Ja, herzlich willkommen zu unserem Glory Life Intensivabend hier im Saal und auch euch zu Hause am Livestream oder wo ihr sitzt. Herzlich willkommen. Ja, genau. Ich habe, oh, ist laut heute, oder? Ich bin voller Elan. Kolosser 2, Vers 9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In ihm, in Jesus, in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und dann heißt es weiter, und in ihm seid ihr zur Fülle gebracht. Ja, wir sind in ihm zur Fülle gebracht. Also Jesus in uns, ja, wir haben die Fülle. Du hast die Fülle. Du hast die Fülle. Und wir haben ja schon gehört, früher mal, es kommt auf die Füllung drauf an, weißt du? Und wir haben die beste Füllung, ja? Es ist keine Marmeladenfüllung, ja? Kein Cordon Bleu oder was es auch immer noch für Füllung gibt. Oder Sahnefüllung. Du hast die Jesusfüllung, weißt du? Ihr habt die Jesusfüllung, ja? Wir haben die Jesusfüllung, ja? Und das ist die beste Füllung. Du kannst nichts Besseres haben, mit dem du gefüllt werden kannst, ja, und die Welt bietet dir alle möglichen Füllungen an, ja, Tanke bleifrei, was auch immer, ja, ja, nimm das schnellere Internet oder was auch immer, oder nimm die Zeitung, weißt du, überall wird Füllung angeboten, ja, ja, aber wir sind mit dem Besten gefüllt, ja, wir brauchen keine weitere Füllung, ja, und wir nehmen noch mehr von seiner Füllung auf, weißt du, Jesus in uns ist das Allerbeste, weißt du, es wird immer mehr, du kannst mal den Nachbarn anschauen und kannst mal gucken, wie die Füllung gerade immer mehr wird, die Jesusfüllung in ihm gerade immer mehr wird, weißt du. Du kommst in den Gottesdienst und die Füllung wird immer mehr, die nimmt zu, die Füllung, ja. Ja, du gehst, ja, wie wenn du im Internet auf eine Webseite auf Download gehst und was runterlädst, es wird immer mehr, ja. Und so ist es, wenn du im Gottesdienst bist, du bist auf Download. Es wird immer mehr in dir, ja. Download von oben kommt und durchdringt dich von allen Seiten, ja. Da kommt Kraft, ja. Da kommt Liebe, da kommt Freude, ja, da kommt Offenbarung, da kommt Heilung, ja, die Fülle, weißt du, die Fülle ist halt die Fülle, da gibt's, ja, da gibt's keine, gibt's da eine Steigerung eigentlich, ja, da gibt's so keine Steigerung, die Fülle ist halt die Fülle und das ist ganz, ganz voll, ja, und die haben wir in Jesus und es kommt jetzt gerade auf dich und in dich hinein, ja, und durch dich durch, ja, und wenn du die Arme nach links und rechts ausstreckst, geht die Fülle noch aus, ja, du füllst deinen Nachbarn, ja, oder die Stühle, die neben dir sind, wenn kein Nachbar da ist, du füllst einfach den ganzen Raum mit deiner Fülle, ja, du füllst das Lobpreisteam, ja, die Instrumente werden gefüllt, ja, die Gummibäume werden gefüllt, es wird alles gefüllt, ja, und die Leute am Livestream werden auch gefüllt, weißt du, du kannst auch die Fülle durch die Kamera schicken, ja, ja. Wenn du mit jemandem telefonierst in der Beratung, fließt die Fülle durch den Kupferdraht oder Glasfaser oder was du gerade dran hast. Die Fülle geht durch, ja. Die Fülle geht durch, weil die Fülle in uns ist. Die geht immer durch. Ja, und manchmal bist du halt wirklich so richtig voll. So richtig randvoll, ja. Dann werden dir die Knie weich und die Beine wollen dich nicht mehr tragen, ja. Weil du so richtig voll bist, weil Gott da ist. Weil Gott da ist, weißt du. Und das ist das, was ich liebe, wenn Gott da ist. Ja, wenn Jesus da ist und mich ganz durchdringt, wenn die Offenbarung da ist, wenn die Freude da ist, wenn der Lobpreis voll durchprasselt. Und so geht's heute los. Ein Fülle-Lobpreis, ja. Wir klinken uns ein, ja. Und die Fülle wird immer mehr, wird noch mehr, ja. Im Laufe des Abends wird's intensiv mehr. Intensiv mehr. Also seid ihr bereit, euch füllen zu lassen? Ja, dann lassen wir uns füllen. Amen. Ja, und die Fülle kommt noch mehr, wenn wir von uns selbst wegschauen und wenn wir wirklich Jesus anschauen, seine Herrlichkeit anschauen. Da wirst du das erleben, dass die Füllung immer stärker wird, die Fülle seiner Herrlichkeit. Wenn ich dich anschau, in deiner Herrlichkeit, in deine Augen sind, so Liebe strahlt, dann nimm die Freude. Und wir danken dir, Jesus, du hast alles vollbracht für uns. Und deshalb können wir uns freuen, weil du wirklich den Sieg vollbracht hast, weil du den Preis bezahlt hast, Herr, dass wir aus der Macht der Finsternis entrissen werden konnten und in dein Liebesreich hineinversetzt worden sind. Danke, Jesus, wo wirklich das Leben ist, die Liebe ist, die Freude ist. Danke, Jesus, du hast es vollbracht. Danke. Einfach mal alles los, lass alles hinter dir, komm einfach heraus. auf. Ich möchte Gemeinschaft mit dir. Ich möchte Gemeinschaft haben. Ich liebe dich. Yeah. Heute Abend für deine Herrlichkeit, für deine Schönheit. Herr, danke, dass du hier bist. Danke, Herr. Wir preisen und loben dich. Oh, danke, Herr. Und unser Herz ist voller Freude und Dankbarkeit, weil du so gut bist. Weil du so gut bist, Herr, weil du so gut bist. Du bist nur gut. Wir loben dich. Wir rühmen deinen Namen, Herr. Dein Name ist der höchste über jedem anderen Namen. Und jedes Knie muss sich beugen vor deinem Namen und bekennen, dass du der Herr bist. Halleluja. Du allein bist der Herr. Du allein bist der Herr. Du allein, Jesus, bist der Herr. Und alles beugt sich vor dir. Aber wir rühmen deinen wunderbaren, herrlichen, starken Namen. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du deinen Namen heute ganz besonders, ich sehe das so, wie eingravierst, wie wirklich so ein Zeichen, du weißt, wenn ne, Pferde oder Kühe, die kriegen so Zeichen, bist jetzt weder ein Pferd noch eine Kuh, sondern ein mächtiger Sohn, aber er will uns markieren mit diesem Zeichen. Und das Zeichen ist sein Name, der voller Liebe ist. Halleluja, streck dich mal aus und sag, Herr, ich empfange dieses Zeichen, das in meinem Innersten eingraviert ist, dass ich gemarkt bin. Halleluja, Halleluja. Und deshalb, weißt du, du bist schon markiert von seinem Zeichen. Deshalb brauchst du keine Angst mehr, vor einem anderen Zeichen zu haben, weil er hat dir schon sein Zeichen gegeben. Und wenn sein Zeichen tief in dir drin ist, schafft es kein anderes Zeichen, sich da drüber zu setzen. Halleluja. Weil sein Zeichen, Halleluja, und sein Banner über uns ist Liebe. Ist Liebe, Herr. Wir danken dir für deine Liebe, die da ist, die ausgegossen ist in unser Herz. Herr, du bist der Vater der Liebe. Danke, Herr, und du bist nur Liebe. Und ich danke dir, dass in uns auch nur Liebe zu finden ist. Nichts anderes. Halleluja. Und Freude noch. Und Frieden. Und Freundlichkeit. Und Güte. Und Treue. Und Sanftmut. Und Geduld. Und Disziplin. Danke, Herr. Wir danken dir, Herr, für dein wunderbares Wesen und dass wir in deinem Ebenbild geschaffen sind und dass du dieses Ebenbild wirklich wiederhergestellt hast. Danke, Herr. Halleluja, dass wir nicht mehr nach dem ersten, ja, alten Adam geschaffen sind, sondern nach dem neuen Adam, nach dir im Geist. Danke, Herr. Und dass wir deine Natur haben. Wir haben deine Natur angezogen. Halleluja. Du hast seine Natur angezogen und aufgenommen, ja. Indem du gesagt hast, Herr, sei, Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Ist seine Natur in dich hineingekommen. Und du lebst jetzt nicht mehr nach dem alten Menschen. Der ist auch völlig uninteressant. Und er ist mausetot. Sondern du lebst mit dem neuen Menschen. Oh, und der ist begeistert. Woohoo! Der ist total begeistert und er ist voller Jubel und voller Freude. Das ist der neue Mensch. Und der stärker, glaub wirklich, der ist viel stärker. Der neue in dir, dieser neue Mensch, der du bist im Geist, ist 100.000-mal stärker als der alte. Deshalb brauchst du nicht mehr zu sagen, oh, das alte Fleisch ist so stark in mir. Nein, es ist schwach. Das Fleisch ist schwach. Es ist schwach. Der Geist ist stark. Du bist aus Geist geboren. Halleluja, danke, Herr, dass wir aus deinem Geist geboren sind. Halleluja. Und ich danke dir, Herr, dass du heute Abend einen Tisch für uns gedeckt hast. Es heißt im Psalm 23, wer liebt Psalm 23? Der ist so wunderbar. Da heißt es im Psalm, also in 23, in Vers 5 heißt es, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Er fließt über. Halleluja. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Aber das ist nicht das Augenmerk auf den Feinden, sondern Gott bereitet dir einen Tisch. Klar, da sind noch ein paar Feinde, die da rumstehen und neidisch sind, weil die kriegen nichts davon ab. Sind eifersüchtig. Aber du labst dich, weißt du, er möchte, dass du dich gerade jetzt labst an diesen Speisen, die er aufgetischt hat für dich. Dass immer, wenn wir zusammenkommen, hat Gott einen Tisch bereitet mit den köstlichsten Dingen. Und Herr, wir greifen heute zu. Wir gehen nicht vorbei an diesen köstlichen Speisen, sondern wir nehmen von deinen köstlichen Speisen und wir essen. Und wir essen. Oh, wir essen. Weißt du, dass im Essen im Geist mindestens so wichtig ist wie im Natürlichen? Lass uns essen, lass uns essen. Iss mal. Oh, seine Liebe, seine Freude, sein Jubel, seine Begeisterung, seine Herrlichkeit, seine Gesundheit, seine Kraft, seine Stärke, sein Frieden. Herr, wir essen. Danke für diesen Tisch. Danke für diesen Tisch, der voll ist damit. Oh, danke. Oh, wir dürfen essen. Und es ist genug da. Du isst auch niemandem was weg, sondern immer, wenn du was gegessen hast, wird gleich wieder nachgeliefert. Deshalb brauchen wir keine Angst haben, dass es irgendwas ausgeht. Weißt du, bei Gott ist immer genug und ist immer noch mehr als genug. Was haben wir gelesen? Mein Becher fließt über. Über. Weißt du, wir haben keinen Becher, der also halb gefüllt ist oder halb leer ist. Und es ist auch nicht unsere Art zu leben, gerade so, sondern unser Becher fließt über. Er fließt über, dein Becher fließt über. Über von Gutem, über von Gerechtigkeit, über von Freude, über von Gnade, über von Gunst. Oh, das Gunst. Oh, Andreas, das Gunst auf deinem Leben. Gott, ich sehe das. Einfach, du gehst und das Gunst, wo du hinkommst, das Gunst, Halleluja, das Gunst und Türen öffnen sich und Menschen wollen dir Gutes tun. Sie wollen dir Gutes tun, die wollen dir noch einen draufgeben, weil da Gunst auf deinem Leben ist. Gunst, die niemand von dir nehmen kann. Die ist auf dir. Du bist versiegelt mit dieser Gunst. Ha, Chaka. Gunst. Und das nimm auch für dich. Gunst, wo du hinkommst. Gunst. Die Gunst Gottes ist mit dir. Menschen, die gegen dich waren, plötzlich sind sie für dich. Menschen, die dir nicht gut tun wollen, plötzlich wollen sie dir gut tun. Halleluja. Gunst. Das ist auch auf diesem Tisch. Und da können wir uns satt essen. Wir essen uns heute Abend satt mit dieser Gunst. Dieser Gunst Gottes. Auch ihr im Livestream, nehmt diese Gunst, die Gott auf jedes einzelne Leben gelegt hat. Wir müssen sie nur ergreifen. Ich singe dir, Herr, ich nehme diese Gunst und ich danke dir für deine Gunst, die du mir erkauft hast. Weißt du, das hat er auch am Kreuz von Golgatha gemacht. Da hat er uns diese Gunst geschenkt und bereitet. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr, unser Becher fließt über. Unser Becher fließt über. Er ist übervoll mit Gutem. Er ist übervoll. Oh, danke, Herr. Danke, Jesus. Halleluja. Und die Bibel sagt, wenn wir zusammenkommen, hat jeder etwas. Und ich ermutige dich einfach, streck dich aus. Und frag den Herrn, Herr, was hast du für meinen Bruder, für meine Schwester, hier live oder am Livestream? Was hast du für uns alle? Sieh einfach mal, höre, empfinde, was Gott sagt. Vielleicht fällt dir auch ein Wort ein. Halleluja. Oder du spürst jemand, Gott möchte jemand heilen, wiederherstellen. Becher fließt über, dein Becher fließt über. Halleluja. Ja, ich habe was ganz Kurzes und ganz Komisches und ganz Witziges eigentlich. Aber da mir es nicht aus dem Sinn geht, sage ich es jetzt. Verfolgt mich die ganze Zeit. Während des Lobpreises habe ich uns gesehen mit den Masken natürlich. Und erschien plötzlich auf der Maske in Schwarz Jesus, so fast wie Hebräisch, also von der Schriftform her, aber in Deutsch, also für uns lesbar. Und dieser Schriftzug Jesus wurde zu Gold. Was soll uns hindern an der Herrlichkeit Gottes? Und Jesus ist die Herrlichkeit. Halleluja. Er ist die Herrlichkeit in dir und in mir. Er ist die Herrlichkeit und er kommt raus. Ich glaube, das heißt auch, genau, wenn er auf unseren Masken, auf unseren Mündern ist, heißt die Herrlichkeit, Jesus kommt raus aus uns. Er wartet, wenn du sprichst, dann kommt die Herrlichkeit Gottes raus. Halleluja. Wenn du wohin gehst, kommt die Herrlichkeit Gottes heraus, hervor. Also ich hatte so den Eindruck, dass manche da sind und schon in die Herbstdepression fallen und in die Winterdepression. Und ich habe den Eindruck, dass Gott sagt, nein, jetzt ist nicht die Zeit, wo du in diese Herbstdepression hineinfällst. Jetzt ist die Zeit, wo alles erwacht und allgemein, wo sich so eine Decke drauflegen will von Müdigkeit, weil es jetzt dunkler wird, weil die Tage kürzer werden. Guckt nicht da drauf, sondern guckt wirklich auf die Herrlichkeit und guckt, was Gott tun möchte. Und ich sah, wie mit mal die Blumen, man macht sie ja, ich habe nicht so viel Ahnung von Blumen, aber ich glaube, man macht sie so herbstfertig und winterfertig. dich. Aber ich habe den Eindruck, dass Gott sagt, jetzt ist die Zeit, wo Neues aufblüht auf der Erde. Jetzt ist die Zeit, wo Neues aufsprießt. Und zwar durch dich. Wir müssen unseren Stand neu einnehmen. Einfach gerade jetzt, in dieser Zeit, gehen wir alle voran wie ein Mann. Und es fängt an zu blühen. Deutschland blüht. Da, wo du hingehst, wird alles zum Blühen. Also wie Feuerflammen kommen so heraus. Igel dich nicht ein. Die Zeit des Einigelns ist vorbei. Sage dieser Depression einfach Stopp und du wirst sehen, wie Gott dich darin befreit und wie Gott den Weg weitergeht mit dir und mit uns auch. Amen. Halleluja. Du hast Autorität bekommen. Wir haben Autorität bekommen, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Und wenn so ein komischer Geist ankommt, dann bist das nicht du. Das ist aber das Wichtigste, dass wir nicht denken, oh, das bin ich. Das sind wir gar nicht. Wie kann Jesus in uns und wir haben eine neue Natur depressiv sein? Das geht gar nicht. Also wenn sowas ankommt, einfach, ich hatte das neulich auch plötzlich, das war wie, ich bin in ein Geschäft reingegangen und plötzlich, das war wie ein Überfall von Depression, wirklich Depression. Ich dachte, was ist denn das? Und ich wurde, klar, ich meine, ich bin reingegangen, vorher war es nicht und dann bin ich reingegangen. Der hat mich wie ein Geist, wollte mich überfallen. Ich habe gesagt, also nicht mit mir. Nicht mit mir. Ich habe keinen Geist der Schwäche, keinen Geist der Depression oder irgendwas, sondern ich habe den Geist, der aus Gott ist, empfangen. Und genau so wehrst du dich und sagst, und nimmst nicht alles an, weil nicht alles kommt von Gott. Wir nehmen nur das Gute an und was nicht gut ist, sagen wir nein, nicht mit mir und nicht bei mir. Und hier ist kein Landeplatz für blöde Geister, sondern hier ist nur ein Landeplatz für die Herrlichkeit Gottes, für den Heiligen Geist und für sonst gar nichts. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Wer hatte noch was? Ich habe während dem Lobpreis ein Bild gehabt und zwar die Jakobsleiter. Also die habe ich so gesehen und dann war wie auf dem Spielplatz, wenn zwei Seile sind, wo dann so Holzteile sind, wo man hochklettert. Also quasi im Hintergrund war die Jakobsleiter und dann war einer auf dieser Leiter und ist hoch und hoch gegangen. Also einfach anstrengend. Und dann quasi auf einmal habe ich gesehen, einen Thronsaal Gottes, wo er sitzt und dann dahinter waren die Niagara-Fälle. Also wirklich ganz, ganz, ganz stark und mächtig. Also wir sind nicht mehr im alten Bund, wo wir uns hochziehen müssen, sondern wir sind im Nu bei ihm und diese Niagara-Fälle habe ich dann, also das ist immer herrlich, wenn man die sieht. Und dann habe ich unten einen Platz gesehen, wo man stehen konnte, wo man nass geworden ist, aber nicht erschlagen wurde von der Kraft der Macht. Und so war es für mich, dass der Herr uns heute wirklich also spülen will, berühren will, reinigen will, kräftigen will. Also in einem Maß, wie du auch gesagt hast, der gedeckte Tisch Fülle über Fülle. Amen, wir setzen das Freie, streck dich aus, Halleluja, das Fülle, das ist nochmal eine Schippe, er gibt dir heute Abend nochmal eine Schippe von seinen Wassern, die vom Thron kommen, von seiner Kraft, die vom Thron kommen, seinen himmlischen Wassern und Strömen, Halleluja, sind Ströme für dich, Ströme, nimm sie, nimm sie, nimm sie, du brauchst sie, Halleluja, und sie sind da, zur Ausrüstung, zur Erfrischung, zur Wiederherstellung, zur Reinigung. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus. Oh, wir preisen dich. Halleluja, wer hat noch was empfangen? Da ist noch was. Halleluja. Ja, ich habe eigentlich nur einen Bibelvers, zwei Verse. Aus Jesaja 40, Vers 4. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was ungleich ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll zur Ebene werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Lebendige miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat es gesagt. Und mein innerer Eindruck ist, dass wir vor einer ganz tollen Zeit als Leib Christi stehen und ja, dass eine riesige Ernte da sichtbar wird. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Jedes Tal wird erhöht und jeder Berg wird erniedrigt und die Herrlichkeit des Herrn offenbart sich. Wow. Amen. Halleluja. Ich habe so kleine Fallschirme gesehen und da sind so Proviantpäckchen dran gehangen. Und es hat mich erinnert an die Luftbrücke in Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da sah es ja so aus, als wäre es sehr schwierig oder als wären die abgeschnitten von der Versorgung. Und mir kam so vor, wie wenn jemand hier ist oder im Livestream ist, der wirklich in der Zwickmühle ist von der Versorgung her und der sagt, ich weiß nicht, wo ich meine Versorgung herkriegen soll. Und Gott sagt, sie kommen von oben, sie kommen von mir. Und es gibt einen Weg, auch wenn es nicht so ausschaut. Also jemand, der sich irgendwie abgeschnitten fühlt, komplett von der Versorgung, nicht weiß, wie es finanziell für ihn weitergeht. Ist da jemand hier? Wie in einer Zwickmühle, abgeschnitten finanziell. Sonst spreche ich einfach rein, genau. Ja, und ich setze jetzt wirklich übernatürliche Versorgung frei, Herr, wo kein Ausweg schien oder keine Quelle schien, wo es herkommen sollte, die Versorgung im Natürlichen. Danke ich dir, dass jetzt übernatürliche Quellen der Versorgung wirklich geöffnet werden, da wo es vielleicht gar nicht erwartet wird, aber du hast einen Weg, Herr. Ich danke dir für deine übernatürliche Versorgung und dass die Person nicht mehr abgeschnitten ist davon. Amen. Ganz viele Päckchen fallen runter. Halleluja. Halleluja. Mein Eindruck, den ich hatte, der passt da auch irgendwie vielleicht dazu. Ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall habe ich gesehen, wie so eine Art Hof, Bauernhof oder Ponyhof oder irgendwie sowas Ähnliches. Und da ist jemand, entweder live hier oder über Livestream, und du hast sowas in dieser Art oder du arbeitest bei sowas, bist bei sowas und irgendwie habe ich gesehen, in diesem Hof ist wie alles chaotisch und durcheinander und du weißt nicht, wie du es machen sollst. Ich weiß nicht, ob es auch mit Finanzen zu tun hat, das, was Valerie gerade sagte, aber auf jeden Fall ist es wie chaotisch und durcheinander und Gott möchte da Ordnung reinbringen, wirklich in diesen Hof. Und betrifft es jemand hier bei dir? Hast du einen Hof? Also, nee, ich habe so Tiere auch gesehen und so weiter. Nee, nicht nur ein Haus, sondern da war schon mehr dran. Okay, wenn niemand live ist, den es betrifft, dann glaube ich, das ist jemand über Livestream und ich setze es frei in dem Namen Jesus, dass dieser Hof in die Ordnung Gottes kommt, wo du dich einfach verantwortlich fühlst und wo du einfach von diesem Chaos überwältigt bist und von dem, wo es einfach nicht funktioniert und läuft. Da sage ich jetzt im Namen Jesus, da kommt Ordnung Gottes jetzt rein durch die Kraft des Heiligen Geistes. Empfang diese göttliche Ordnung. Empfang den Frieden Gottes, empfang die Klarheit Gottes, empfang die Wiederherstellung Gottes, empfang die Versorgung Gottes, empfang die Gesundheit Gottes für diesen gesamten Bereich jetzt in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Danke. Danke, dass Versorgung, Halleluja, streck dich nochmal aus, Herr. Ich danke dir für deine komplette Versorgung, für jeden Einzelnen. Vater, du kennst jeden Einzelnen, der hier ist und du kennst jeden Einzelnen, der am Livestream ist. Und Vater, ich danke dir für Versorgung in jedem einzelnen Bereich. Herr, ich setze Versorgung im finanziellen Bereich frei für jeden. Ich setze Versorgung im emotionalen Bereich frei. Ich setze Versorgung im körperlichen Bereich frei, im Arbeitsleben Versorgung. Versorgung in Jesu Namen, auch mit geistlicher Gemeinschaft, mit Live-Gemeinschaft setze ich Versorgung frei für jeden Einzelnen in dem Namen Jesus. Danke, Herr, für Versorgung, die da ist und die gerade jetzt runtergeladen wird und kommt. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, wir lieben dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Du bist unser Versorger. Danke, Herr. Halleluja. Unser Becher fließt über. Über, sag mal über. Über, über. Halleluja. Wenn dich jemand nächstes Mal fragt, wie geht's dir, sagst du, mein Becher fließt über. Das ist doch mal eine gute Antwort, oder? Nicht hier zwickt's, da zwickt's, sondern mein Becher fließt über. Halleluja. Amen. Halleluja. Gott ist gut. Gott ist gut. Ich habe die ganze Zeit gehabt, wo Irina gepredigt hat, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Er ist einfach freundlich. Er ist freundlich zu dir. Er ist so voller Liebe. Weißt du, unser größtes Glück ist, ihn zu lieben. Habe ich das gestellt. Das größte Glück ist, ihn zu lieben. Das größte Glück ist, ihn zu lieben, wirklich in diese Liebe aufzugehen. Ja? Und wir lieben ihn immer mehr. Wir lieben ihn von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, ja, mit ganzem Verstand, weil das ist wirklich, das ist dein größtes Glück. Es gibt kein größeres Glück. Ja, es gibt kein, du kannst noch andere Personen lieben, deine Frau, deine Kinder. Aber das größte Glück ist wirklich, Jesus zu lieben. Ja, und du siehst ja auch Jesus in den anderen Menschen überall. Und deswegen wächst die Liebe auch immer mehr. Das ist einfach Jesus, weißt du, Jesus in uns, die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Ja, die ganze Fülle, die ganze Fülle. Und auch ihn kennenzulernen ist eine tolle Sache. Gott kennenzulernen, weil da kursieren so viele Lügen über den Vater und über Jesus. Über Jesus ein paar weniger, aber über den Vater kursieren so viele Lügen, wie es ist. Und dass er nicht hört und dass er nichts tut und dass er nichts macht und dass er nichts sieht. Aber das stimmt alles nicht, ist alles Lüge. Ja? Und wir lernen Gott immer besser kennen. Wir lernen Gott kennen. Wir wissen immer mehr, wie er ist, wie der Vater ist, ja, wie Jesus ist, wie der Heilige Geist ist, ja. Und wir werden immer sicherer und können auch, uns auch immer mehr fallen lassen in diese Liebe. Weißt du, dadurch kannst du dich fallen lassen, wenn du jemanden immer mehr vertraust. Ja. Du bekehrst dich irgendwann und sagst, es gefällt mir, ich will auch gerettet sein und ich nehme das an, dass meine Schuld vergeben ist, dass der Schuldschein gelöscht ist, dass er ans Kreuz genagelt ist, dass meine Krankheiten alle getragen sind. Ja, du nimmst es an. Das ist mal ein Standpunkt und dann bist du gerettet. Aber ihn kennenzulernen ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, weil du wirst sicher in dem Ganzen, was du dich mal irgendwann entschieden hast, du wirst sicher, weil Gott... Du lernst Gott als jemand kennen, der nicht lügen kann, der zu seinem Wort steht, der Eigenschaften hat, die über alles verstehen gehen, die kein Mensch auf dieser Welt hat oder vielleicht irgendwann mal haben kann, ich weiß es nicht, aber Gott ist einfach so gut, voller Liebe, voller Klarheit, voller Zusagen auch und voller Herrlichkeit. Die Herrlichkeit kennenzulernen ist eine Sache, die du mit deinem Verstand gar nicht erfassen kannst, aber es ist einfach gut, in seiner Herrlichkeit zur Ruhe zu kommen, in seinem Frieden zur Ruhe zu kommen. Das heißt, sein Frieden übersteigt alle Vernunft und das ist wirklich so, wenn sein Frieden dich erfüllt, ja, bist vielleicht früher mit autogenem Training zur Ruhe gekommen oder mit sonstigen Techniken. Aber das bringt dich alles nicht zur Ruhe, weil nur der Frieden Gottes bringt dich wirklich zum Gehen lassen. Das ist ja zur Ruhe kommen. Ich lasse einfach gehen von meinem eigenen Werken und verlasse mich darauf. Da ist jemand, der alles in seiner Hand hat, der alles gemacht hat und der mich führt und leitet. Und das ist gut, weil Gott ist wirklich gut und sein Plan ist ein guter für unser Leben. Ja. Da hineinzugehen ist einfach gut. Ja. Und da auch alles dafür zu geben ist einfach gut. Ja. Ja. So als kleiner Junge, da habe ich mir wahnsinnig gern so alte Uhren auseinandergebaut, so, weiß nicht, so Kaminuhren oder was ich gefunden habe. Ich habe es zerlegt und habe geguckt, wie das da aussieht. Ich habe die meisten nicht mehr zusammengerichtet. Aber das ist gut, ne? In den mechanischen Uhren hast du so eine Feder, die du aufziehst, ne? Und dann gibt es viele, viele Zahnräder und dann ist so ein Teil drin, das nennt man eigentlich, ich glaube, die Unruhe, ja, und das klickt mal nach links und mal nach rechts und das verteilt die Kraft halt auf den Zeigerwegen. Jedes Mal, wenn es rüberklickt, geht das Zeiger ein Stück weiter oder beziehungsweise wird weiter gedreht. Und diese Unruhe, die taktet eigentlich die Uhr, ne? Die taktet die Uhr. Ich weiß gar nicht, warum ich dieses Bild gekriegt habe plötzlich. Ich glaube, dass Gott uns taktet, weißt du, auf seinen Takt wirklich einstellt. Manchmal haben wir Tendenzen dahin und Tendenzen dorthin und Tendenzen dahin und Tendenzen dahin. Und Gott taktet uns wirklich ein. Er bringt den richtigen Takt, ja. Er bringt die richtige, nicht Unruhe, sondern Ruhe in dein Leben rein, ja. Und die Kraft wird so verteilt, wie er das will, ja. Die Kraft wird so verteilt, wie er das will. Ich glaube, das ist das, was er uns sagen will. Er taktet uns, ja. Ja, er taktet uns. Ja. Wenn du mit Prozessoren, Computerprozessoren mal gearbeitet hast, dann weißt du auch, du kannst die auch übertakten. Ja. Wenn sie heiß, dann musst du kühlen. Und Gott will nicht, dass du heiß läufst. Der will zwar, dass du heiß bist, ja, aber er will nicht, dass du heiß läufst, ja, sondern dass du aus seiner Ruhe und aus seinem Frieden das alles machst, was also in seinen, wie heißt es schön, wandelt in seinen Werken, ja, wandelt in seinen Werken. Und wandeln ist immer so ein Ding, ich denke, warum sagt man wandelt, warum sagt man nicht gehen, warum sagt man nicht laufen? Wandeln ist eigentlich so ein Ding, wo entspannt ist, ja, da denke ich bei uns, wo ich aufgewachsen bin, da gab es so eine Kurhalle und die hieß Wandelhalle, ja, da ist man halt gewandelt um den Brunnen und hat dann seine Schlückchen genommen, ja, und das das ist unser Ding, ja. Wir wandeln, ja. So wie Serena gepredigt hat, du kriegst einen Tisch gedeckt im Angesicht deiner Feinde, ja. Und kommst dann nicht ins Eilen und Setzen, sondern du wandelst, ja. Du wandelst, du kippst dich voll mit seiner Fülle, ja. Du füllst dich auf, ja. Aber nicht, weil du denkst, oh Gott, wenn ich mich nicht auffülle, dann werden sie mich alle übernehmen. Die werden dich niemals übernehmen, weil die sind alles schon besiegt, ja. Die ganze Feindeskultur ist am Boden liegend, ja. Und wir erkennen das immer mehr, ja, dass sie am Boden liegen, ja, dass es da nichts mehr gibt, was aufstehen kann, ja. Geisterchen, ja, Geisterchen, Dämonchen liegen am Boden. Deswegen kannst du wandeln, kannst zur Ruhe kommen von deinen Bergen, ja, und genieß dein Leben. Genieß dein Leben. Ich habe so ein Zitat von einer Frau gelesen, die sagt, wenn du in die Sonne schaust, siehst du keinen Schatten mehr, ja. Und man kann das, die ist keine gläubige Frau, aber die hat es, die sogar blind und die sogar taub, ja, also blind und taub, aber die hat irgendwas erkannt, ne? Wenn du in die Sonne schaust oder wenn du sagst, ich schaue auf Jesus, ja, dann siehst du auch keinen Schatten mehr, dann gibt es auch keine Sorge mehr und dann gibt es keinen Grund zur Beunruhigung mehr in deinem Leben. Dann bist du einfach zur Ruhe gekommen, ja. Du schaust auf Jesus, auf die Sonne, auf unser Licht, ja, auf die Herrlichkeit, wie du sagen willst, ja, nach oben, ja, schaut auf das, was droben ist, sagt Kolosser 3, und du kommst völlig zur Ruhe, weil du weißt, es ist alles in Butter, und dann tust du die Werke, die der Heilige Geist dir zeigt, und gehst und wandelst in diesen Werken, ja, und in dir geht's einfach gut. Was eilet ihr und was hetzt ihr, ja? Ja, du tust die Sachen, ja. Warum ist Jesus über den See gewandelt? Er ist über den See gewandelt. Er hat nicht gestampft oder ich weiß nicht, er ist gewandelt. Er ist völlig entspannt, ja. Gar keine Frage, ob das Wasser hält oder nicht hält. Er ist einfach gewandelt, weil er wusste, mein Vater ist mit mir. Der steht hundertprozentig hinter mir. Der ist mit mir. Der sagt, geh, mein Sohn. Und das sagt auch zu uns, geh, mein Sohn, geh, meine Tochter. Wandel, ja. Sei nur kühn und mutig. Wandel, geh voran, halte nicht zurück, geh voran und wirklich in der Ruhe des Herrn, in der Kraft des Herrn, im Frieden des Herrn, in der Freude des Herrn, in der Liebe des Herrn, ja. Was willst du mehr? Wir haben das beste Leben, ist ja schon mal auf. Ist euch das da drüben, ist euch das schon mal aufgefallen, dass wir das beste Leben haben? Also es ist echt erstaunlich, ja, jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, und wir haben das beste Leben, ja, ja. Man liest ja gerne, was die Royals haben oder diese berühmten Leute, aber tatsächlich haben die nicht das beste Leben, nicht mal ansatzweise. Da geht's den einfachen Leuten besser als denen, ja, teilweise, ja, aber wir haben tatsächlich das beste Leben und wir können gar nicht mal so, die Marina hat das allerbeste Leben, habe ich, ja, du streckst so, genau. Wir können gar nichts so richtig dafür. Weil die Gunst ist einfach da. Die Gunst ist auf unserem Leben. Die Gunst erfüllt uns von allen Seiten und durchdringt uns. Und was kannst du für Gunst? Gunst hat den Tag oder das Kennzeichen, dass du keine Leistung, nichts dafür erbracht hast. Es fällt dir einfach auf den Kopf drauf, ja. Es fällt dir drauf, ja. Und dann hast du es, ja. Es fällt dir in die Arme, ja. Und dann hast du es, ja. Und du kannst nur noch Danke sagen und sagst, ja, wunderbar. Ich weiß nicht, ich habe nichts dafür gemacht, aber es ist plötzlich da, weißt du. Das ist unser Leben mit Gott. Das ist das Leben in der Fülle und in der Kraft. Und deswegen ist es das allerbeste, Christ zu sein, das allerbeste in einer christlichen guten Gemeinde zu sein, das allerbeste, sein Wort zu hören, das allerbeste, mit Jesus zu leben und ihn immer mehr kennenzulernen. Amen. Die Gunst fällt dir auf den Kopf, das finde ich gut. Also, das ist echt unser Leben. Hast einmal nicht aufgepasst, schon wieder Gunst bekommen. Ja? Schon wieder ist dir Gunst zugefallen. Ja, weil wir wirklich Günstlinge sind. Also glaubst du auch, dass du ein Günstling bist? Erwartest du das, dass dir das Gute zufällt? Ja? Erwartest du das? Weißt du, ich bin voller Erwartung. Ja? Ich bin voller Erwartung, egal wo ich hingehe. Ja? Da erwarte ich einfach von Gott. Da erwarte ich, dass Gott was tut. Ja? Da erwarte ich, ja, dass einfach Dinge passieren. Ja? Weil, ja, und das ist das, worauf es ankommt. Weil Jesus in uns lebt, weil Gott mit uns ist. Ja? Wenn wir dieses Bewusstsein haben oder weil wir dieses Bewusstsein haben, weißt du, gehen wir in die Welt hinaus, bringen das Licht, bringen das Evangelium, bringen die gute Nachricht, weißt du, und wir erwarten, dass etwas passiert. Wir erwarten, dass etwas passiert. Weißt du, die Welt geht umher, wer Jesus nicht hat, weißt du, mit diesen natürlichen Kräften, ja, die sind einfach nur sehr limitiert. Aber weißt du, in dir, ja, das müssen wir uns halt immer wieder bewusst machen, in dir lebt Jesus. Weißt du, in dir lebt Jesus und mit ihm letztlich Gott und die ganze Fülle des Himmels. Weißt du, die ganze Fülle des Himmels lebt in dir. Ja? Ich meine, keine Ahnung, wie Gott das macht, dass er all das in uns reinpackt, ja, aber ich sag dir, das ist ganz schöne Dichte, ja, ich meine, wenn du dich irgendwie in der Schule früher beschäftigt hast mit irgendwelchen Materialien, mit Metallen und mit Gasen und mit was weiß ich, ja, da gibt's unterschiedliche Dichten, ja, und weißt du, der ganze Himmel lebt in uns, weißt du, was für eine unendliche Dichte ist in uns, ja. Alle Fülle ist in dir, das heißt, alles, was du brauchst, wenn dir irgendeine Not begegnet, ja, in deinem eigenen Leben oder aber auch in dem Leben von anderen Menschen um dich herum, weißt du, die Fülle ist in dir. Ja. Das, was es braucht, ist in dir. Abrufbereit, weißt du, es ist alles, alle Zeit abrufbereit, weil die Fülle, weißt du, der ganze Himmel ist in dir. Der ganze Himmel ist in dir, ja. Und mit diesem Bewusstsein gehen wir raus. Also wir haben kein Mangelbewusstsein mehr, ja, wo wir denken, oh Herr, Hilfe, was mache ich? Weißt du, es kann manchmal sein, dass deine Seele überfordert ist, ja. Aber tief in dir drin weißt du, der in mir hat die Lösung für alles. Ja. Sprich mir es einfach mal nach. Sag mal, der in mir hat die Lösung für alles. Weißt du, das ist die gute Nachricht. Das ist doch die gute Nachricht, weißt du, dass er auf diese Erde kam, sein Leben für uns gegeben hat und damit gesagt hat, hey, ich habe dir alles gegeben. Ich habe dir alles gegeben. Ich bin jeder Not begegnet. Jede Not hat er getragen am Kreuz. Weißt du, alles. Alles hat er getragen am Kreuz. Ja? Und dann sagt er sagt in Matthäus 11, 30, weißt du, da spricht er von seinem Joch und sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja? Weißt du, das Joch früher war gegeben, um die Ochsen wirklich in Spur zu halten. Weißt du, das Joch war nicht da, um irgendwie jetzt die zu beschweren oder sonst irgendwas zu machen, sondern das Joch war gegeben, um wirklich die Ochsen in Spur zu halten, um ihnen das so leicht wie möglich zu machen, um, weißt du, diesen Karren oder was auch immer im Feld zu ziehen. Weißt du, es war wirklich eine Erleichterung. Ja, und das ist das, was Gott uns gegeben hat. Ja, er hat es uns leicht gemacht. Was es von uns braucht, weißt du, ist einfach nur, dass wir uns ihm hingeben. Dass wir unser natürliches Ding loslassen, unser natürliches Leben loslassen und dass wir uns ihm völlig hingeben und sagen, Herr, ich kann es nicht aus eigener Kraft tun, mach du es mit mir. Also mach du es mit mir. Das ist das, was er von uns möchte. Weil dass er in uns, dass er durch uns sichtbar wird. Ja, weißt du, das ist diese Dichte, weißt du, wenn du die Herrlichkeit, die es gibt ja auch diesen Begriff Kavod für die Herrlichkeit, also es ist diese Schwere, ja, weißt du, dieses, wo du vielleicht diese Last manchmal spürst, weißt du, wenn diese Herrlichkeit auf dich kommt, dann ist es vielleicht manchmal wie eine Last, ja, aber diese Last, weißt du, diese Last ist sanft und ist leicht und letztlich befähigt sie dich. Ja, ich hatte so ein witziges Bild dazu. Kennt ihr von früher, weißt du, da gab es irgendwie, ich glaube es kurz im Spiel, diese Frösche, ja, so Plastik, ja, wenn du hattest hinten so eine Stelle, wo du draufdrücken kannst, ja, und da hast du drauf gedrückt, ja, und dann sind die abgesprungen, ja. Und dieses Bild hatte ich dazu. Das ist das, wenn diese Kavod, wenn diese Schwere, ja, sie wird als Schwere bezeichnet, wenn die auf dich kommt, weißt du, dann ist es letztlich wie ein Startschuss für dich. Ja. Dann ist es ist diese Kraft, es ist diese Schwere, die dich befähigt, ja. Die dir die Stärke gibt. Weißt du, der Frosch aus Plastik, weißt du, wenn der da liegt, der macht ja nichts. Ja. Erst wenn du da wirklich drauf drückst, ja. Erst wenn das Gewicht drauf kommt, ja. Ich meine, da konntest du lang mit spielen, ja. Wenn du das irgendwann raus hattest, ja, irgendwie so den richtigen Druckpunkt, ja. Umso weiter ist der gesprungen, ja. Ja, aber ja, ich hatte einfach dieses Bild da dazu. Es ist einfach dieses Gewicht, weißt du. Gott kommt mit seinem Gewicht auf uns. Und dieses Gewicht ist einfach das, was uns fähig macht. Ja, dieses Gewicht ist das, was uns einen Unterschied machen lässt. Was uns einen Unterschied machen lässt, ja. Wenn wir, und wie gesagt, es ist dieses Loslassen von eigenen Dingen. Ich habe das ein paar Mal erlebt, manchmal denke ich drüber nach und denke mir, in der Welt wird einfach viel geredet, das sind viele leere Worte, aber wenn du wirklich eine Botschaft von Gott hörst, weißt du, das geht ja einfach rein und das verändert was, ja. Und ich hab echt schon ein paar Mal gedacht, manchmal gibt's Situationen, oder einfach über die Jahre jetzt, wo ich einfach gläubig bin, gibt's Situationen, wo dir Menschen begegnen, scheinbar beiläufig, die dir auf dem Gang begegnen, und die dir ein paar Worte oder einen Satz einfach sagen, aber der geht einfach so rein, ja, und trifft dich, ja. Und da muss ich öfters drüber nachdenken. Da denke ich mir, weißt du, das ist vom Geist einfach geleitet und das Wort gesprochen, weißt du, das richtige Wort zur richtigen Zeit gesprochen, ja. Also das ist, was den Unterschied macht, wenn wir geleitet sind von seinem Geist, ja, wenn wir uns einfach führen lassen von ihm, ja, dann sind wir, ja, jetzt sind wir alle Zeit geleitet. Weißt du, das ist dann auch kein besonderes Gefühl, oder da musst du das auch gar nicht besonders fühlen, dass du denkst, boah, die Schwere und die Herrlichkeit kommt auf mich. Ja. Sondern dann ist einfach dieses scheinbar Beiläufige, wo du irgendjemand begegnest und ihn einfach ermutigst oder ihm einfach das Wort gibst oder was auch immer, ja, dann verändert es wirklich was im Leben, ja, dann verändert es wirklich was im Leben, ja, aber es ist er durch uns, es ist er in uns, ja, weißt du, wir sind das Gefäß, wir lassen uns benutzen, ja, und er wird durch uns wirksam. Ja, seid ihr da dabei? Lasst ihr euch wirklich benutzen vom Heiligen Geist, lasst ihr euch benutzen vom Geist Gottes, ja, und gebt es wirklich weiter. Amen. Amen. Ja, gib es einfach weiter. Genau, lass dich einfach echt benutzen. Wir sind wirklich nur das Gefäß. Und da habe ich heute gehabt von, aus Matthäus hatte ich heute die Stelle, Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Also genau der Missionsauftrag von Jesus, ich denke, den kennen wir alle. Mir ist aufgefallen, weißt du, er hat nicht gesagt, jetzt mach mal Bibelschule ein paar Jahre und dann geht's los. Und könntest denken, ja okay, waren ja lange mit Jesus unterwegs. Aber ich meine, die hatten die Jünger eigentlich kurz davor alle sich in Angst irgendwo verschanzt. Und er sagt, ja, jetzt geht und verkündet das Evangelium, geht. Und der wusste ja, was alles kommt. Der wusste, da wird Verfolgung kommen und so weiter. Aber er hat gesagt, ja, trotzdem geht und hat sie ausgesandt. Hat nicht gesagt, erst Bibelschule noch, erst das noch, erst noch, keine Ahnung, was man noch alles machen könnte. Und ich glaube, weißt du, so ist es bei uns auch. Weißt du, ich meine, man hat ja immer irgendwelche Gründe, warum man sagt, ja, ich kann jetzt noch nicht starten, weil ich muss erst noch meine Ausbildung fertig machen. Ich muss erst noch ganz viel in der Bibel lesen, ich muss die mindestens einmal durchgelesen haben. Oder aber weißt du, Gott sagt, ja, geh hin in alle Welt und mach die Nation zu Jüngern und er wird dich dann schon benutzen. Weißt du, es ist, finde ich immer manchmal faszinierend, wie Gott Menschen benutzen kann, wo du gesagt hast, ey, wenn ich Gott wäre, ich hätte mir einen anderen ausgesucht. Oder so, oder wo einfach sogar vielleicht auch wirklich Unreife da gewesen ist, aber Gott hat es irgendwie benutzen können, um trotzdem was hervorzubringen, weißt du? Und da ist es oft eher so, dass die Leute, die vielleicht, wo man vielleicht vom Natürlichen sagen würde, vielleicht sollten die noch ein bisschen warten, die sind dann oft aktiver und bewirken mehr als die Leute, die es eigentlich schon hätten, weil die immer noch denken, ja, ich muss ja noch. Aber weißt du, Gott sagt, du bist bereit, du kannst gehen. Und weißt du, es ist auch, ich habe jetzt keine Kinder, aber ich habe von vielen gehört, die Eltern geworden sind, die dann gesagt haben, du bist da nicht bereit für, du bist erst bereit, wenn die Kinder da sind oder dann wirst du bereit. Und, weißt du, und ich glaube, so ist es mit dem Leben mit Gott auch so. Weißt du, du bist nicht bereit für, natürlich nicht. Ich meine, bereit hieße ja irgendwie, du müsstest es schon erfahren haben. Und ich glaube, keiner von uns hatte Verfolgung erfahren bisher oder hat es in dem Maße, zumindest wie die Jünger es damals erfahren haben. Und ich meine, das wird vielleicht alles nochmal kommen oder einfach Dinge, die kommen, du bist nicht bereit, aber du musst einfach, wenn du gehst, dann wirst du bereit. Weißt du, jeden Schritt, den du gehst, dann ist es alles erstmal neu, es ist erstmal okay, was mache ich hier? Und aber der Geist führt dich, weißt du, es ist auch das, was er, ist mir dann aufgefallen, sagt am Ende, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Also er sagt, ihr könnt gehen, ist kein Problem, weil ich bin ja da. Weißt du, es ist ja nicht so, dass er sagt, gut, er ist physisch, ist er in den Himmel aufgestiegen und war dann physisch nicht mehr auf der Erde. Aber es ist nicht so, dass er gesagt hat, ja, ich bin jetzt hier weg und jetzt macht ihr und wir sehen uns dann in ein paar tausend Jahren wieder oder so. Sondern er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Also er hat gesagt, ich bin immer da im Geist halt dann, aber er ist immer da und er ist auch mit bei uns immer da, weißt du. Du bist nicht alleine, weißt du, auch wenn du dich alleine fühlst oder wenn du denkst, ja, an meinem Arbeitsplatz glaubt keiner an Gott, wie soll ich da von Jesus erzählen? Ja, Jesus ist immer mit dabei, weißt du, du bist nicht alleine und er ist immer mit bei uns. Und ich glaube, es ist gerade auch in der Zeit jetzt auch wirklich so wichtig, wieder zu sagen, hey, okay, ich wieder die Schritte zu gehen, weißt du, das habe ich auch bei mir gemerkt, ich hatte irgendwie, wollte die Stelle wechseln und habe dann immer mal so sporadisch ein paar Bewerbungen rausgeschickt und da ist irgendwie nie was draus geworden. Und irgendwann hat sich in mir was umgeschaltet und habe ich gesagt, ja, ich will jetzt eigentlich eine neue Stelle. Ich will bis Ende vom Jahr, will ich dann, dass ich im neuen Jahr was Neues anfange. Habe mich entschieden, habe da jeden Abend mich hingesetzt und so weiter. Und dann haben sich die Türen auf einmal aufgemacht, wo vorher immer nur so Bewerbungsgespräche waren, die nie gut gelaufen sind, auf einmal komplett gewandelt und jetzt habe ich mehrere Stellen offen liegen und konnte es mir sogar aussuchen. Und dann, weißt du, ist es, wenn du einfach mal dich entscheidest, Schritte zu gehen, dann öffnen sich oft die Dinge, weißt du, und auch nicht so entscheidest, ja, ich kann es ja mal probieren, sondern wirklich so klar entscheidest, weißt du, setze mal vielleicht auch so Deadlines setzen, bis dahin mache ich das und ich setze mich da richtig hin, weißt du, nimm es wirklich ernst, weißt du, das auch wenn du Zeit mit Gott hast oder so, ist immer oft so, dass man denkt, ja, wenn's noch reinpasst in meinen Tag, nee, nimm's mal ernst, sag mal, hey, morgen stehe ich da und da auf und nehme Zeit oder sag, nach der Arbeit, die erste halbe Stunde, habe ich einfach Zeit mit dem Herrn. Weißt du, nimm's ernst, nimm dir wirklich die Zeit, tu mal so, als würde es Gott wirklich geben. Nein, tu mal, weißt du, ich meine, ist es, ja, und, oder tu einfach mal so, als Gott, wäre Gott wirklich da, weil, weißt du, ich meine, du würdest keinem Freund oder deiner Frau oder deinem Partner, würdest du nie sagen, ja gut, wenn ich am Ende vom Tag noch Zeit und Lust habe, okay. Aber du sagst, du machst ja bewusst, nimmst du dir Zeit, du triffst bewusst Verabredungen, wo du sagst, hey, da werde ich da sein und da verbringen wir Zeit miteinander. Und bei Gott ist es genauso, weißt du, mach mal bewusst Verabredungen, das muss nicht so kryptisch alles, ja, wenn der Geist es führt, das kann auch einfach mal sein, eine feste Zeit, das kann auch einfach mal wirklich fest ausgemacht sein. Weißt du, Gott ist auch genauso stark da, wenn du das in eine Struktur einbaust. Verlier dich nicht in der Struktur, klar, die Struktur soll nicht zu Gott werden, aber Gott ist auch da, wenn du einen klaren Termin machst, wo du sagst, okay, die Zeit gehört Gott. Genau. Ja. Und genau, und dann habe ich noch was in Kolosser gelesen. Da schreibt Paulus, und die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Also er hat schon alles getan, weil er hat sich tadellos und unsträflich hatte uns vor ihm hergestellt. Das heißt, weißt du, es tadellos, unsträflich ist, so ein bisschen altbacken, aber eigentlich heißt es ohne Makel, ohne Fehler, weißt du, wir können vor Gott kommen ohne Fehler, weißt du, du musst jetzt auch nicht sagen, okay, ich habe jetzt die letzte Zeit nicht so viel Zeit mit Gott gehabt, muss ich erstmal Buße tun, muss ich hier, ja, okay, tu Buße, aber weißt du, dir ist vergeben, du stehst ohne Fehler vor Gott, weißt du, du kannst vor Gott stehen ohne Fehler, ganz egal, was du ausgefressen hast, ganz egal, was du Schlimmes getan hast, weil, weißt du, das hat Jesus in seinem Erleben Lösungswerk für dich erwirkt, dass du wirklich, du kannst vor ihn kommen ohne Tadel, ohne Fehler, weil Jesus sieht dich so, weißt du, er sieht dich durch die Augen seines Erlösungswerks, er sieht dich als tadellos, als unsträflich, also unsträflich heißt ja, dir steht eigentlich keine Strafe zu. Der Feind will vielleicht sagen, ja, du solltest für das bestraft werden, aber Jesus zeigt immer nur auf sein Kreuz und sagt, da gibt es keine Strafe mehr, die ist alles schon getragen, weißt du? Und so kannst du dich auch vor Gott positionieren und so kannst du es auch ergreifen. Und dann schreibt Paulus weiter, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist. Er sagt, bleib einfach in diesem Glauben, weißt du, in dem Glauben, dass, also lass dich da echt nicht von ihm abbringen, von diesem Glauben an das Erlösungswerk, an das, was Jesus für dich getan hat und ergreif das einfach, nimm dir das einfach, weißt du, und auch, weißt du, die Hoffnung des Evangeliums, das ist so einfach, weißt du, ist ja diese gute Botschaft, weißt du, das, was Jesus verheißen hat, all die Verheißungen, weißt du, all das, was Jesus gesagt hat, das uns zusteht und was du auch in den Briefen und so findest, weißt du, ergreif das einfach, weißt du, glaub da dran einfach, weißt du, auch wenn es nicht alles so erfahren hast immer oder wenn es manchmal Sachen gab, wo du noch nicht ganz verstehst, warum jetzt das wieder dir widerfahren ist oder so, das Evangelium ist immer noch wahr, weißt du, das Evangelium ist immer wahr und stell dich da drauf, weißt du, stell dich da drauf im Glauben und weich davon nicht ab. Genau, und nimm es einfach echt im Glauben in Anspruch. Das sind, und ja, wirklich, lass dich da echt, also nicht passiv werden. Ich glaube, das habe ich bei mir echt so gemerkt in dieser ganzen Zeit Lockdown, wenn du dann ewig im Homeoffice bist und all das. Du kommst da in so eine Mentalität, wo du denkst, ja, okay, gut, immerhin spare ich Benzin, weil ich nicht so viel fahren muss oder so. Aber weißt du, geh auch mal bewusst wieder raus, weißt du, jetzt ist ja weitestgehend wieder Dinge offen, geh unter Leute, begib dich in die Gemeinschaft, weil es ist einfach auch so eine Routine, weißt du, dass du nicht irgendwie nur zu Hause rumhängst, sondern weißt du, auch im Geistlichen, weißt du, wenn du jetzt lange im Livestream warst oder so, dann komm einfach mal wieder her, weil weißt du, es ist nochmal, das können die hier alle bezeugen, es ist nochmal was ganz anderes, wenn du hier bist und ganz ehrlich, Lieber 2 Stunden mit Maske hier live sitzen, als auf dem Sofa daheim. Also ist meine Meinung. Und weißt du, komm da wieder, weißt du, beginn wieder wirklich so diesen Zug zu bekommen, weißt du. Und Lass dich da echt nicht abbringen von irgendwas und werde auch wieder aktiv. Weißt du, ich habe das dann auch so gemerkt, bin dann wieder ins Fitnessstudio, wieder da Sport machen. Und das ist einfach, weißt du, das sind einfach so kleine Dinge, aber die sind wirklich gut. Und auch im Geistlichen, weißt du, dass du dir da wieder diesen Rhythmus, den du mit dem Herrn hattest, was du an, ja wie gesagt, einfach so Zeiten mit Gott, die du dir bewusst nimmst, wo du sagst, hey, die gehören dir. Und dass du dann auch rausgehst, weißt du, dass du dann auch in die Welt gehst und einfach, was Gott dich führt zu tun, weißt du, egal was es ist, dass du nicht Ausreden machst, nicht, ja, okay, es ist noch irgendwie gerade Sondersituation oder es ist das oder das, mach einfach keine Ausreden und wirklich wappne dich für das, was der Herr für dich hat, weißt du, ich glaube, jeder weiß irgendwie, okay, vielleicht soll ich das tun oder wo der Geist es dir zeigt und warte nicht auf die Extra-Einladung. Und da habe ich noch einen Vers aus den Sprüchen, das ist Sprüche 21, Vers 31, Da heißt es, das Pferd wird gerüstet für den Tag der Schlacht, aber die Rettung oder der Sieg ist Sache des Herrn. Und weißt du, das ist genauso, wie du die Sache angehst. Weißt du, es ist nicht falsch, Dinge vorzubereiten, nicht falsch, Dinge zu machen selbst. Aber du musst halt immer wissen, der Sieg und die Rettung, die kommt dann vom Herrn, weißt du? Es ist nicht falsch, wenn du weißt, okay, ich will in die Richtung gehen oder ich will mich auf das bewerben oder ich will die Ausbildung machen. Es ist nicht falsch, da Bewerbung einfach zu schreiben, dich vorzustellen und so. Aber weißt du, am Ende die Entscheidung und das, was am Ende der Durchbruch in all den Bereichen, der kommt vom Herrn. Und dann wirst du auch wissen, wenn du einfach mal, weißt du, wenn du jetzt nicht genau weißt, was ist richtig, wenn du es einfach mal ausprobierst, dann wirst du auch wissen, wo die Türen aufgehen und so. Und dann wirst du wissen, okay, das ist vom Herrn. Und das nicht. Und so, weißt du, ermutige ich dich einfach, weißt du, geh einfach diese Schritte, werd auch aktiv, bleib nicht passiv und der Herr wird dich darin führen. Amen. Ich bin gerade total überwältigt, was Gott tut. Ja, deswegen habe ich auch heute meine Bibel mitgebracht, weil er hat mir gestern schon gezeigt, dass ich heute hier predige, obwohl ich nicht angesprochen war. Genau, und er hat mir ja genau gezeigt, dass Pastor Georg auf mich zukommt und mich anspricht. Ich wusste es vor einer halben Stunde noch nicht, aber Gott wusste es gestern schon. Und ich frage mich, warum weiß Gott das schon? Ja, warum weiß er das gestern schon, was morgen geschieht? Oder was übermorgen geschieht? Oder was in 5 Jahren in deinem Leben geschieht? Woher weiß Gott es? Ja, also mich überwältigt das total, also was Gott alles weiß. Ja, ja, und das Besondere noch ist, dass Gott uns teilhaben lässt daran, was er tut, ja, dass er uns es zeigen möchte, dass er nicht einfach was tut und denkt, naja, die Menschen brauchen das nicht wissen und seine Jünger brauchen das auch nicht wissen. Nein, er möchte seine Geheimnisse mit uns teilen, ja, und er sagt es auch in einem Bibelvers, in Johannes 15, Vers 15, kann man sich gut merken, ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Er nennt uns nicht mehr Diener, sondern Freunde. Und er hat uns alles gesagt, was er von seinem Vater gehört hatte. Ja, das stelle ich mir vor, ein Kind, wo von seinem Vater was gesagt bekommt und das Kind rennt gleich weiter und gibt es weiter. Ja? Also Jesus hat es uns weitergegeben. Und das finde ich einfach so genial und so wunderbar, dass wir seine Freunde sein dürfen. Ja? Wir sind nicht nur Familienmitglieder, ja? Wir sind nicht nur Söhne und Töchter und Bruder und Schwester. Ja? Es gibt viele Familien, ja, die das sind, aber die sind keine Freunde mehr. Die haben sich gar nichts mehr zu sagen. Ja, die bekriegen sich sogar, sie streiten miteinander. Aber Gott sagt, ihr seid meine Freunde und ich möchte, dass ihr auch solche Freundschaften lebt. Ja. Und manchmal ist es ja gar nicht so einfach, ja, wenn der eine die Meinung hat und der andere hat eine andere Meinung, ja, dann ist es nicht mehr einfach. Einfach ist es, wenn jeder die gleiche Meinung hat, ja, dann, dann ist man zusammen unterwegs und freut sich, ja, und ist ermuntert, ja, ermutigt auch. Aber sobald es auseinandergeht, dann wird es richtig schwierig. Und so eine Situation habe ich auch erlebt, ja. Ich komme jetzt seit 2016 hier in die Gemeinde und wollte dann auch, dass es meine feste Gemeinde wird. Aber mein Mann hat es nicht so gesehen, der wollte das nicht für sich. Ja, und wir haben auch immer wieder drüber gesprochen. Aber ich habe gemerkt, irgendwas steht jetzt zwischen uns, irgendeine Wand. Ja, und ich wusste, da gibt es eine Lösung, aber ich wusste nicht wie. Genau, und ich wusste, irgendwann kommt der Tag, wo wir auch nochmal drüber sprechen müssen. Und der Tag kam, ja, schneller als gedacht, aber der Tag kam. Es war an einem Sonntag, da kam dann mein Mann auf mich zu und sagte, komm, lass uns zusammen Kaffee trinken. Und ich wusste, oh weia, wenn wir jetzt Kaffee trinken, dann kommt das Thema auf den Tisch. Und genau, dann saßen wir da, saßen uns gegenüber und dann kam es raus, das Thema. Genau, und ich sagte meine Sachen, er sagte seine Sachen. Ja, und dann merkte ich, wie die Mauer weg war. Aber stattdessen war es ein Scherbenhaufen zwischen uns. Und dann dachte ich, ja, was machen wir denn jetzt mit dem Scherbenhaufen, wo da jetzt zwischen uns liegt? Die Mauer ist ja gut, dass die weg ist, aber das ist ja auch nichts. Ja. Und dann bin ich raus aus dem Raum, weil ich musste unbedingt Gott fragen. Ich musste jetzt wissen, was ich jetzt da tun soll. Ich wusste es nicht. Dann habe ich zu Gott gesagt, ja, deswegen wollte ich keinen Kaffee trinken. Ich wusste genau, so kommt's. Ja, und dann sagt Gott, zieh einen Schlussstrich. Er meinte jetzt nicht, zieh einen Schlussstrich über deine Ehe, ja, sondern er meinte, zieh einen Schlussstrich über all das, was zwischen euch steht, ja, über all die Verletzungen, über all das, was ihr euch schon gesagt habt, was nicht gut war oder was ihr euch angetan habt. Zieht einen Schlussstrich. Ja? Ich habe gedacht, wow, ist ja ganz einfach. Es ist ja gar nicht schwer. Und dann bin ich gleich zu meinem Mann gerannt und der lachte schon, als ich ankam. Ich habe gedacht, vielleicht ist ihm Gott auch begegnet, keine Ahnung. Ich habe dann zu ihm gesagt, dass ich eine Lösung gerade von Gott bekommen habe. Und dann hat er gesagt, ja, wenn das so einfach wäre, dann sage ich, doch, es ist ganz einfach, weil wir entscheiden doch, was zwischen uns steht. Ja? Das entscheidet niemand anders, sondern wir entscheiden das. Und wenn wir sagen, wir wollen nämlich, dass irgendwas zwischen uns steht, dann kann da auch nichts mehr sein. Und dann habe ich ihm einen Vorschlag gemacht, dann habe ich zu ihm gesagt, wie wäre es denn, wenn wir jetzt zusammen das Abendmahl machen und alles, das was war, hinter uns lassen. Und es wird auch nicht mehr hochgeholt. Ja, das, was vor 3 Jahren war, wird nicht mehr hochgeholt und wird auch nicht mit dem anderen an den Kopf geworfen, weil er das und das gemacht hat oder dieses und jenes gesagt hat. Nein, ab jetzt beginnen wir neu. Ja, wir starten neu mit unserer Beziehung. Ja, und ich war so überwältigt, was Gott dann gemacht hat. Ja, es war, wie wenn wir wieder neu verliebt waren. Nach 20 Jahren Ehe wieder neu verliebt ineinander, Schmetterlinge im Bauch. Wow, ich habe nur gedacht, Gott macht es immer noch besser. Ja? Es ist jetzt eine Harmonie da, die vorher nicht da war. Wir mochten uns schon immer, klar, sonst hätten wir ja nicht geheiratet. Ja, aber da war auf einmal so eine Harmonie da und ist immer noch da, weil Gott einfach eine Lösung hat. Ja? Und so ist es auch für dich und dein Leben. Er hat eine Lösung für dich, ja? Für dein Problem. Er weiß, wie du mit dem anderen sprechen kannst. Ja? Und ich liebe das bei Gott, wenn er einfach ein Wort sagt. Ja? Ich habe schon ganze Predigten von ihm gesagt bekommen, aber wenn er ein Wort sagt, das ist einfach, das kann man sich gut merken. Das ist einfach so Hammer. Ja? Und das finde ich so wunderbar. Ja? Ja, wir sind seine Freunde und er möchte, dass es uns gut geht in unseren Beziehungen. Ja, er möchte nicht, dass wir die Straßenseite wechseln, weil jetzt da der Nachbar läuft und mit dem klappt es jetzt nicht mehr so gut. Nein, er möchte, dass wir dem Nachbar wieder in die Augen schauen können, dass wir ihn wieder freundlich grüßen können. Ja? Und egal, was zwischen uns war. Und deswegen müssen wir einfach uns entscheiden, so einen Schlussstrich zu ziehen, zu sagen, Ende jetzt mit dem, was war in den Beziehungen. Ja? Wir starten einfach neu. Ja? Und Kinder können das oft ganz gut. Ja? Die hauen sich heute noch die Schaufel über den Kopf und morgen spielen sie wieder zusammen und sind wieder Freunde. Ja? Und das können wir uns ruhig von den Kindern abschauen. Ja? Nicht die Schaufel, sondern, sondern einfach, dass wir wieder aufeinander zugehen und wirklich das vergessen, was war. Ja? Und eine gute Hilfe dabei ist auch noch, wenn wir einander ja, einfach vergeben. Ich habe mal in der Lungenfachklinik gearbeitet und da stand auf dem Verbandswagen ein kleines Dösle. Das sah aus wie Zucker, denke ich. Warum haben die da Zucker auf dem Verbandswagen stehen? Da hat man doch Medikamente und Verbandsmull und Spritzen und alles mögliche, aber doch kein Zucker. Und dann hat mir die Ärztin erklärt, wenn eine Wunde nicht heilt, ja, oder schlecht heilt, dann streuen sie Zucker drauf, weil das hilft der Wunde zu heilen. Und genauso ist es, wenn wir einander vergeben, dann heilen Wunden. Ja? Vielleicht eine Wunde, die du in deinem Leben hast, die einfach nicht heilen möchte. Aber wenn du anfängst zu vergeben, dann heilt die Wunde, ja. Und das macht Gott, ja. Er macht es einfach, er nimmt es weg, was zwischen uns steht und schenkt Heilung. Und das wünsche ich dir in deinem Umstand auch, ja, dass du wirklich Dinge hinter dir lässt und die Heilung empfängst, die Gott für dich hat, weil er hat es für dich, ja. Er hat es einfach für dich, ja. Weil er ist dein Freund. Er ist nicht einfach nur Vater, der jetzt mit dem Zeigefinger dasteht und dir irgendwas jetzt diktieren möchte, was du zu tun hast, sondern er ist ein liebender Vater. Er möchte dich in die Arme nehmen, er möchte dich trösten, er ist mit dir unterwegs, ja. Er ist für dich da. Und er weiß, was morgen schon in deinem Leben geschehen wird. Er weiß es auch schon, was in 5 Jahren ist, ja. Wir wissen das oft nicht, was Gott geplant hat für unser ganz persönliches Leben. Aber er weiß es schon und wir können ihm da komplett vertrauen. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Ja, Gott möchte seine Geheimnisse mit uns teilen. Und das größte Geheimnis hat uns Paulus verraten im Kolosserbrief, Kapitel 1, Abvers 26, hat er gesagt, bis 27, das größte Geheimnis, das verborgen war. Und er sagt, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich hatte den Eindruck, ja, nachdem du ermutigt hast, dass der Herr wirklich dieses Geheimnis nochmal uns vergegenwärtigen wollte. Und das hat nicht jetzt im Kolosserbrief angefangen, das hatte schon in 1. Mose Kapitel 1, Abvers 26, wo die Gottheit, also der Vater, der Sohn und der Heilige Geist haben gesagt, lass uns Menschen machen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind, damit sie herrschen. Also die Menschheit ist bestimmt zu herrschen, nicht beherrscht zu werden. Und das haben wir schon von Anfang angehört bekommt durch Pastorin Nirina, aber auch Andreas, in ihm. Wir können nicht herrschen außerhalb Christus. Das ist nicht möglich. Das Menschenbild, das diese Herrschaft konkretisiert, ist Christus. Deswegen hat der Vater uns in ihm platziert, positioniert. Und somit stellt er sicher, dass wir herrschen. Und Tobi hat gesagt, in Ruhe. Das ist das Geheimnis dieser Ruhe. Weil wir wissen, ich bin überfüllt von seiner Freude heute Abend, weil eigentlich sind wir schon Gewinner. Wir haben schon gewonnen, bevor der Kampf überhaupt angefangen hat. Und das ist das Geheimnis. Halleluja. Oh, ja, Shakara, Baba. In Römerbrief, Kapitel, Pastor Georgischin. Wow, was ist los heute Abend? Wie Joshua gesagt hat, ihr müsst hierher kommen. Ja, nicht zu Hause bleiben. Hier gibt es was Besonderes. Wow. Im Römerbrief, Kapitel 5, Abvers 17, wir haben da zwei Menschenbilder. Wir haben Adam und Christus. Gott kennt nur zwei Menschenbilder. Entweder bist du in Adam und du bist unter der Herrschaft des Todes, oder bist du in Christus und da bist du bestimmt zu herrschen in diesem Leben. Und in Kolosserbrief, Kapitel 1, Abvers 15, sagt er da, Christus ist das Ebenbild Gottes, aber er ist der Erstgeborene über alle Schöpfung. Und Erstgeborene kommt eigentlich aus dem Griechischen Prototokos. Und das meint so weit wie Prototyp. In der Massenindustrie haben wir ein Produkt, ein Prototyp entwickelt. Und dieses Produkt geht über unterschiedliche Testen. Und wenn das Prototyp die Test bestanden hat, dann kann man sicher sein, dass die anderen Produkte, die gemäß diesem Muster hergestellt werden, auch bestehen. Und wenn die Bibel sagt, er ist der Erstgeborene, er ist das Prototokos, er ist das Prototyp. Und wenn er die Test bestanden hat, also der Test oder bestanden hat, dann können wir nicht durchfallen. Das ist nicht möglich. Das bedeutet nicht, dass er der Erstgeborene ist und er gibt ein zweiter Geborene oder ein dritter. Nee, das bedeutet, er ist das Muster. Und er hat die Welt besiegt. Er hat gesagt in Johannes 19, Vers 30, es ist vollbracht. Dieses Projekt, 1. Moses, Kapitel 1, Vers 26, lass uns den Mensch machen, damit er herrscht. Dieses Projekt des Vaters ist vollbracht worden durch Christus. Und er ist das Prototokos. Gott, unglaublich, diese es gibt was Besonderes heute Abend. Ja, es gibt immer was Besonderes bei uns, aber heute denke ich mal, Herrlichkeit von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Er ist das Prototokos. Und die Bibel sagt auch im 2. Korinther Brief 5, Abvers 18, Gott war in Christus und er hat die Menschheit mit sich selbst versöhnt in Christus. Also was geschah in Christus, geschieht oder geschah auch in dir. Und in mir. Wenn er vollbracht hat, dann habe ich auch George vollbracht. Dann hast du auch Anna vollbracht. Dann hast du auch Sarah vollbracht. Dann haben wir alle vollbracht. Und das ist eigentlich dieses Geheimnis, das er uns nochmal heute vergegenwärtigen wollte. Wie ihr wisst, dass Adam von Staub stammt, also kommt. Und ihr wisst auch in 1. Genesis, 1. Buch Moses, Kapitel 3, ja, Vers 14, was hat der Vater da gesagt als Folge der Sündesfalls? Hat er gesagt zu der Schlange, du wirst Staub essen. Also jeder, der sich in Adam befindet, der wird gefressen von dem Teufel. Der kann gar nichts anderes machen als gefressen von dem Teufel. Aber Ehre sei Gott, dass wir in Christus sind. Wir sind nicht in Adam, wir sind in Christus. Und deswegen sind wir in ihm mehr als Überwinder. Du bist mehr als Überwinder in ihm. Deswegen hat er durch Andreas am Anfang gesagt, in ihm hast du die Fülle, in ihm bist du in Geborgenheit, in ihm hast du schon besiegt. Und das ist diese Ermutigung, die er dir heute geben wollte. Ich glaube, von Anfang an wollte er dir das geben. Die Pastorin Irina sagte, nicht der alte Mensch, der neue Mensch. Der neue Mensch ist mehr als Überwinder. Und du bist der neue Mensch. Als ich mich vorbereitete zum Schluss, ich hatte ab der vierten Reihe hatte ich empfangen, dass zwei Frauen um 40 Jahre alt, sie sind in geistliche Gefängnisse. Also es ist, als ob eine Decke über dich ist und so, dass keiner sieht dich. Also du bist in einer Organisation und es gibt aufzig Möglichkeiten, aber die Entscheidungsträger sehen dich nicht. Es ist, als ob dein Name in ihrem Gedächtnis weggefischt wurde. Du bist vielleicht hier oder im Livestream. Der Herr hat diese Decke aufgenommen. Du bist jetzt frei, sie werden dich jetzt sehen, sodass du deine Aufstiegschancen auch wahr machen könntest oder kann. Ich bedanke mich und ihr seid gesegnet. Wir sind mehr als Überwinder in Christus. Er ist das Prototokos. Preist den, Halleluja. Preist den Herrn, Amen. Du bist in Christus. Halleluja, mehr als ein Überwinder. Du hast gesiegt. Halleluja, du musst dich immer wieder daran erinnern. Also deswegen hast du den Heiligen Geist bekommen. Manchmal sagen ja Christen, wenn mir diese Wahrheit einfach, dass ich in Christus bin, wer ich bin in Christus, was ich kann in Christus, wer Jesus in mir ist, wenn mir diese Wahrheit einfach, wenn ich jemand hätte, der mir jeden Tag einfach mich immer wieder an diese Wahrheit erinnert, dann wäre es auch einfacher. Aber jetzt bin ich ja Single. Und jetzt habe ich niemanden an meiner Seite, der mich ständig erinnert. Und die Geschwister aus der Gemeinde sind auch nicht immer da. Also habe ich niemanden, der mich erinnert. Und ich kann auch nicht immer ein Video anschauen, wo mir das wieder gesagt wird. Also kann ich mich nicht daran erinnern. Und jetzt sagt Jesus dir und sagt, ich habe dich nicht als ein Waisen zurückgelassen, sondern ich sende und ich habe gesandt. Inzwischen hat er gesandt, damals in Johannes hat er gesagt, ich werde senden. Jetzt hat er gesandt den Heiligen Geist. Amen. Den Beistand. Und er wird dich erinnern an alles, was ich euch gesagt habe und alles, was der Vater euch sagt und alles, was jemals für euch wichtig sein wird. Er wird dich erinnern. Amen. Weißt du, manchmal brauchst du so einen Erinnerer. Wie von euch haben schon gemerkt, also im Jakobusbrief heißt es kommt manchmal vor, dass wir vergessliche Hörer sind, oder? Warst du auch schon mal ein vergesslicher Hörer, gib's ehrlich zu. Ja? Du hast was gehört und du hast gesagt, jawohl, Amen, Halleluja, das bin ich, ab heute ist mein Leben verändert. Und dann kam der Punkt, wo du plötzlich gemerkt hast, irgendwie, ich habe das völlig vergessen. Das weißt du, wenn du gar keinen Zugang mehr dazu hättest, zu dem, was dir noch so klar war, noch zwei Tage vorher war es dir so klar, aber plötzlich ist es wie weggeblasen. Weißt du, dann brauchst du einen, der dich erinnert. Halleluja, ich habe eine gute Botschaft für dir. Der dich erinnert, ist schon da. Amen. Und er ist bei dir. Und er hat Gemeinschaft mit dir. Und deswegen sagt Paulus am Ende seines zweiten Korintherbriefes, also als letzten Satz, den er an die Korinther sagt, und diesen Satz habe ich mir rausgeschrieben, das Schlusswort von Paulus an die Korinther war folgendermaßen, er sagte nämlich zum Schluss, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Warum wollte er, dass die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit den Korinthern war? Er wollte es, damit sie permanent erinnert werden an das, was Gott ihnen sagen will. Auch an das, was Gott ihnen durch Paulus bereits gesagt hatte. Es ist schlau, am Ende eines Briefes mit lauter geistlicher Ermahnung und geistlicher Offenbarung am Ende zu schreiben, so, jetzt höre ich auf mit Schreiben und jetzt bete ich einfach noch ein letztes Gebet, nämlich die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen, weil da weiß ich, der erinnert euch eh dran. Der erinnert euch an alles. Also der erinnert dich an das, was du heute Abend gehört hast. An jedes einzelne Wort, das für dich morgen oder übermorgen oder überübermorgen oder wann auch immer wichtig ist. Der Heilige Geist erinnert dich. Er will Gemeinschaft mit dir haben. Ja, er hat Gemeinschaft mit dir. Das Geniale ist, Jesus, weißt du, manchmal denken wir so als Christen, haben wir manchmal die Vorstellung, ja, wenn wir uns gut benehmen, dann ist der Heilige Geist mit uns. Und wenn wir uns nicht so gut benehmen, dann verflüchtigt er sich vielleicht irgendwie wieder oder vielleicht hat er auch mal zwischendurch was anderes vor, dann ist er nicht da und wir sind dann doch wieder auf uns allein gestellt oder so irgendwas. Aber weißt du, Jesus hat auch gesagt, dass der Heilige Geist, Johannes 14, 16 ist es, dass er, der Vater, er wird euch einen anderen Beistand geben, nämlich den Heiligen Geist, dass er bei euch bleibe in Ewigkeit. Das heißt, der Heilige Geist ist tatsächlich immer bei dir und seine Aufgabe ist es unter anderem, eine wesentliche Aufgabe ist es, dich zu erinnern an alles, was das Wort Gottes sagt, an alles, was Jesus gesagt hat, an alles, was der Vater gesagt hat. Ja, und er ist auch dafür da, um dir alles zu sagen, was der Vater und was Jesus dir in jeder jeweiligen Situation sagt. Deswegen, wenn du Gemeinschaft mit ihm hast, dann bist du nie verloren. Sondern dann hast du immer das richtige Wort zur richtigen Zeit. Du musst nur dir eins bewusst machen, er ist immer da. Du hast immer Zugang zu ihm. Und wenn Paulus sagt, ich bete, dass die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit euch allen sei, dann heißt es, er betet darum, dass die Korinther diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist pflegen. Denn das ist tatsächlich der Schlüssel. Du hast auf die Dauer nur Gemeinschaft mit jemand. Gemeinschaft bedeutet ja, das ist ja das griechische Wort Koinonia. Und Gemeinschaft bedeutet so viel wie Freundschaft, Partnerschaft, innige Beziehung. Und innige Beziehung, Freundschaft, Partnerschaft hast du nur dadurch, indem du, auf die Dauer jedenfalls, mit jemand Zeit verbringst. Es kann sein, dass du irgendwie, du siehst jemanden und plötzlich du spürst einfach eine Verbindung im Geist. Du merkst plötzlich, jawohl, mit dem bin ich ja geistlich total auf einer Wellenlänge. Du liebst ihn einfach spontan. Du merkst einfach so eine Liebe einfach in Christus zu der Person. Weißt du, und das ist eine super Sache. Aber auf die Dauer wird diese Einheit nur Bestand haben durch Gemeinschaft. Also durch Zeit auch, die du verbringst. Durch Austausch, durch Beziehung. Und das ist die Aufforderung oder das Gebet. Gebet von Paulus für die Korinther, er sagt, ich möchte, dass ihr alle beständig diese Gemeinschaft habt. Das heißt, der Heilige Geist ermutigt dich. Weißt du, wenn du hast jetzt so viele starke Sachen gehört heute schon und du möchtest, weißt du, manchmal, es kann ja auch sein, du hast vielleicht die Sorge, ja, oh, hoffentlich kommt es mir nicht wieder abhanden am Ende, das hätte ich mir jetzt aufschreiben sollen oder wie auch immer. Und es ist gut, weißt du, manchmal ist es gut, auch Sachen aufzuschreiben. Das ist auch eine Hilfe für den Heiligen Geist, dich zu erinnern manchmal. Manchmal, manche Sachen da, die vergisst du tatsächlich, wenn du sie nicht aufschreibst. Aber unabhängig davon, ob du sie aufgeschrieben hast oder nicht, du hast einen Beistand, du bist berufen in die Gemeinschaft mit einer Person, der tatsächlich diesen tiefsten Auftrag hat, dich an alles zu erinnern. Amen. Der dir gegeben ist, sodass du nie wieder ohne, weißt du, du musst nie dauerhaft ohne Offenbarung bleiben. Du musst nie dauerhaft ohne ein Reden Gottes für deine Situation bleiben. Weißt du, wenn Menschen sagen, wow, also ich bin vollkommen orientierungslos. Ich glaube zwar an Gott, ich glaube an Jesus, aber ich bin vollkommen orientierungslos. Ich habe überhaupt gar keinen Plan mehr, was irgendwo Sache ist. Dann kann es eigentlich nur daran liegen, dass sie schon lange keine Gemeinschaft mehr mit dem Heiligen Geist hatten. Weil wenn du Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist hast, dann führt er dich in alle Wahrheit. Dann führt er dich auch, dann leitet er dich auch. Dann sagt er dir Dinge, dann erinnert er dich an Dinge. Dann bist du nicht planlos, weil der Heilige Geist ist nicht planlos. Das heißt in Johannes 14, glaube ich, Vers 8 müsste es sein, heißt es, er verkündigt euch das Kommende. Das heißt, du weißt schon im Voraus, deswegen, das ist übrigens der Grund, warum, wie Tabea vorher sagte, dass sie gestern schon wusste, dass sie heute predigen wird, obwohl ich es noch nicht mal wusste, der ich sie heute gerade vorher noch gefragt habe, ob sie noch predigen will. Aber der Heilige Geist wusste schon und er verkündigt uns das Kommende. Amen. Er verkündigt uns das Kommende. Das heißt, du bist nie ohne einen Plan für deine Zukunft. Alles, was es braucht, ist Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Wie von euch wollen tiefer gehen in dieser Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Also ich glaube, das zum Schluss, das möchte dir der Heilige Geist heute Abend wirklich geben, diesen Zug, diesen Hunger, diesen Glauben auch daran, wow, wenn ich mit dem Heiligen Geist Gemeinschaft habe, dann bin ich nie planlos, dann bin ich nie führungslos. Ganz egal, wo ich drin stecke, ob ich irgendwo im Alltag bei der Arbeit bin und um mich herum lauter, was weiß ich, ungläubige Satanisten, Trotzkisten oder sonstige merkwürdige Leute. Ich bin nie ohne Plan, ich bin nie ohne Führung, ich bin nie ohne Gewicht, aber Tobi hat es gesagt, Gewicht Gottes auf uns, ich bin nie ohne Herrlichkeit, ich bin nie unbegleitet sozusagen mit der Herrlichkeit Gottes, sondern ich bin immer voll ausgerüstet, ich bin immer voll drauf, ich habe immer volle Klarheit. Warum? Weil ich aus der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist komme. Und wenn ich mal nicht die volle Klarheit habe und nicht voll drauf bin, dann gehe ich schnell wieder in die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Also selbst Jesus musste immer wieder in die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, als er auf dieser Erde war und damit mit dem Vater. Das heißt, an so vielen Stellen immer wieder in der Bibel heißt es, er zog sich zurück zum Gebet, er zog sich zurück, um Gemeinschaft zu haben. Du könntest jetzt sagen, ja, Jesus war der Sohn Gottes, der war doch sowieso immer mit dem Vater verbunden. Warum braucht er da noch spezielle Zeiten, wo er betet und wo er nochmal Gemeinschaft hat? Er hat doch sowieso permanent den Draht nach oben. Weißt du, wenn selbst Jesus diese Zeiten gebraucht hat, wie viel mehr denn wir? Amen. Du brauchst sie. Weil in dem Moment, wo du anerkennst, dass du den Heiligen Geist brauchst, in dem Moment kommt er. In dem Moment, wo du ihn ignorierst, wo du ihn zur Seite lässt, wo du die Gemeinschaft ignorierst oder wo du sagst, naja, ist jetzt nicht eine Priorität unbedingt, läuft alles ganz gut, ich habe so viel zu tun, kann jetzt gerade nicht unbedingt Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben, ist jetzt nicht so wichtig. In dem Moment, wo du diese Priorität aus dem Auge verlierst, in dem Moment kann er dich nicht mehr so sehr mit seiner Führung und mit seiner Leitung segnen. Er kann nicht mehr so auf dir drauf sein auf die Dauer. Er ist trotzdem noch da, er geht nicht weg, weil er ist bei uns in Ewigkeit, das habe ich gesagt. Er ist immer da, weißt du, nur du bist nicht da, das ist das Problem. Das ist so, wie wenn bei dir zu Hause im Wohnzimmer sitzt der Gast, der eigentlich, auf den du schon lange wartest, der sitzt die ganze Zeit im Wohnzimmer, aber du hältst dich im Dachgeschoss auf und du sagst, der ist nicht da. Der ist nicht da, ne? Ich sehe ihn nicht, der ist nicht da. Nein, der ist da, aber du bist nicht da. Das ist der Punkt. Du musst ins Wohnzimmer. Also. Und genauso ist es mit dem Heiligen Geist. Er ist da, er wohnt in dir, er lebt in dir. Er ist permanent da, Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Permanent ist es da. Amen. Das Einzige, was es braucht, ist, dass du ihm Zeit widmest, dass du diese Gemeinschaft suchst. Und er kommt und er führt dich in alle Wahrheit und er tröstet dich und er stärkt dich und seine Gunst kommt auf dich. Es ist wie so ein Abrieb, der auf dich kommt von dieser himmlischen Substanz in dem Moment, wo du Gemeinschaft mit ihm hast. Und er erinnert dich an seine wunderbaren Worte und seine Verheißungen und daran, wer du bist und daran, dass du ein Sieger bist und daran, dass es vollbracht ist und daran, was Jesus für dich alles getan hat und all die Verheißungen und Heilung und Gesundheit und Versorgung und all die Dinge, die mit Jesus am Kreuz vollbracht worden sind. Er erinnert dich daran und du kommst aus dieser Gemeinschaft und du hast eine vollkommen andere Sicht. Halleluja. Preist den Herrn. Wie viele von euch wollen tiefer in diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist einsteigen? Komm, lass uns mal aufstehen zusammen. Ich möchte einfach gerne für euch beten und auch für die, die über Livestream zuschauen, weil Gott möchte wirklich dich in dieser Gemeinschaft haben. Gott möchte dich imprägnieren mit all dem, was ihn ausmacht. Gott möchte dich führen. Gott möchte dich inspirieren. Gott möchte dir Klarheit geben. Halleluja. Er möchte, dass du nicht als ein Weise durch diese Welt gehst, weißt du, irgendwo herumwandern. Anders mit irgendwas zu tun hast, dich verstrickst in irgendwelchen Sorgen, in irgendwelchen Fragen, in irgendwelchen Ängsten oder irgendwas. Nein, er möchte, dass du in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes gehst. Halleluja, permanent. Er ist da in alle Ewigkeit und er möchte dein Partner sein. Er möchte, dass du sein Teilhaber bist. Er möchte, dass du sein Partner bist. Er möchte, dass du mit ihm zusammenarbeitest. Er möchte dich als seinen Freund haben. Ich habe euch Freunde genannt, haben wir gehört. Halleluja. Das passiert durch die Gemeinschaft, wird es ausgedrückt. Weißt du, auch Freundschaft kann nur eine rein formale Sache sein. Du kannst sagen, ja, das ist mein Freund, mein Jugendfreund zum Beispiel. Ja, das ist mein Jugendfreund. Schön, aber ich habe ihn seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Ja, das ist schön, aber dass es dein Jugendfreund ist, aber das ist nicht real, weil du hast ihn 20 Jahre nicht gesehen. Und so ist es mit dem Heiligen Geist. Er ist dein Freund, aber er will dich sehen. Amen, er bleibt dein Freund auch nach 20 Jahren. Wenn du ihn 20 Jahre nicht gesehen hast, bleibt er trotzdem dein Freund. Aber besser für dich ist es, wenn du ihn siehst. weil er dich in alle Wahrheit führt und weil er dich leitet. Halleluja. Und deswegen danke ich dir, Vater, für jeden Einzelnen heute Abend hier. Ich danke dir für jeden über Livestream, Herr, für jeden Sohn, für jede Tochter Gottes, Herr. Und ich bete wirklich, wie der Apostel Paulus gebetet hat und gesagt hat, ich bete, dass die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit ihnen allen ist. Dass die Gemeinschaft mit Gott, diese tägliche Gemeinschaft, diese Zeit in ihm und mit ihm, täglich, jeden Einzelnen von uns imprägniert, täglich mit jedem Einzelnen von uns ist. Danke, Herr. Ja, zu einer festen Zeit oder zu unterschiedlichen Zeiten im Lauf des Tages, Herr. Lass jeden Einzelnen, Herr, in seinem gesamten Tagesablauf, Herr, lass jeden Einzelnen permanent imprägniert sein, Herr, mit der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, Herr. Weil wir lernen, wirklich in unserem Tagesablauf diese Gemeinschaft zu pflegen, Herr. Wie auch immer du das einbaust in deinen Tagesablauf, aber bau es ein, weil die Gemeinschaft des Heiligen Geistes soll mit dir sein und sie ist nur mit dir, indem du Zeit mit ihm verbringst, Gemeinschaft mit ihm hast, diese Freundschaft pflegst. Halleluja. Und Vater, ich danke dir, Herr, dass du auf jeden Einzelnen einen solchen Hunger nach Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist gibst, Herr, dass uns nichts anderes mehr so wichtig ist wie diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Dass uns alles andere bedeutungslos erscheint im Vergleich dazu, Herr. Vater, ich breche jede Lüge auch des Fleisches und des Feindes, der sagen will, oh, jetzt gibt es das Wichtigeres oder der einfach dir den Heiligen Geist wie so in die Ferne rücken will und sagen will, ach, da weißt du jetzt auch nicht, was du zu erwarten hast, es ist ja nur im Geist und so weiter, aber im Sichtbaren, da sind deine Blumen im Garten und im Sichtbaren sind, was weiß ich, deine Freunde und das Internet und das Facebook und all das, das siehst du ja alles und das ist auch gut und den Heiligen Geist, den siehst du ja nicht und ach, naja, ist jetzt nicht so wichtig. Herr, wir sagen einfach, wir reißen wirklich diese Decke jetzt weg in dem Namen Jesus. Und wir setzen deine Klarheit frei, Herr, über jedem Einzelnen hier, diese Klarheit, die uns sehen lässt. Das Beste, was uns passieren kann, das Beste, was wir haben können, das Beste, was wir genießen können, Herr, überhaupt, ist die Gemeinschaft mit dir, Herr. Halleluja. Oh, legt es jedem Einzelnen so tief ins Herz. Nicht aus irgendeinem religiösen Druck heraus, sondern einfach aus diesen tiefen Offenbarungen und Erkenntnis. Jawohl, das ist, was ich brauche. Das ist, was ich will. Da bin ich begeistert dafür. Dafür schlägt mein Herz. Das verändert mein Leben. Das macht den Unterschied. Durch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist bin ich auf einer anderen Ebene als die normale Welt. Ich bin nicht mehr da zu Hause, wo alle Welt zu Hause ist, sondern ich bin auf einer anderen Ebene zu Hause. Ich komme von einer anderen Ebene, weil die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit mir ist, weil ich diese Gemeinschaft pflege. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wie von euch glauben, dass sie den Heiligen Geist wirklich brauchen? Ich meine, wirklich brauchen, Halleluja, wirklich brauchen. Also das ist alles, was es braucht. Du musst nur anerkennen, dass du ihn brauchst. In dem Moment, wo du anerkennst, dass du ihn brauchst, kommt er, füllt er dich. Er lässt dir das nicht zweimal sagen, weißt du? In dem Moment toucht er dich. Halleluja. Weißt du, ganz neu, ganz frisch. Bam. Boom. Halleluja. Ja. Das ist so. Ja, lass dich berühren, gerade jetzt. Lass dich berühren, er toucht dich. Weißt du, wenn du wirklich glaubst, dass du ihn brauchst, wenn du dich einfach ja, vor ihm beugst und sagst, Heiliger Geist, ich brauche dich. Ich weiß nicht, wie ich meinen Job schaffen soll. Ich weiß nicht, wie ich meine Kinder erziehen soll. Ich weiß nicht, wie ich meine Finanzen im Griff behalten soll. Ich weiß es alles nicht, aber ich weiß, du weißt es. Und deswegen brauche ich dich. Ich weiß nicht, wie ich meine Gesundheit erhalten soll. Ich weiß nicht, wie ich das alles ergreifen soll. Ich weiß es nicht, aber du weißt es. Und ich brauche dich. Boom. In dem Moment toucht er dich. Halleluja. Einige werden stark getoucht heute Abend. Halleluja. Also das Maß deines Anerkennens, dass du, wie sehr du ihn brauchst, ist direkt proportional zu dem Maß seines Touches auf deinem Leben. Das ist so. Das Maß, wie er dich toucht, ist direkt proportional zu dem Maß, mit dem du dich nach ihm ausstreckst, mit dem Maß der, ich sag mal, Kapitulation, der Anerkenntnis. Hey, ich brauche ihn. Oh, ohne ihn kann ich nichts tun. Puh. Wow. Puh. Puh. Shabba. Halleluja. Lass dich berühren von ihm. Lass dich berühren vom Heiligen Geist heute Abend. Auch über Livestream. Komm, lass dich berühren. Lass dich berühren. Auch wenn du nicht live dabei bist, es fließt jetzt auch über Livestream. Halleluja. Oh, Shakanda Baba. E karabasa kararara. Oh, Sakarara. Also da fließt alles, was du brauchst. Ermutigung, Heilung, Heiligung, all das, was du brauchst. Veränderung, Transformation, Halleluja. Du lässt dich einfach im Vertrauen in ihn hineinfallen. Oh, Rabakambanda. Oh, und er füllt dich. Er sagt in seinem Wort, den Müden gibt er neue Kraft und den Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Denen, die anerkennen, hey, ohne dich, Herr, kann ich nichts tun. Ich brauche dich. Wow. Shamba. Shaba. Shaba. Shaba. Rakabababa. Oh, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Ja, es ist Intensivabend heute Abend, also will er dir intensiv begegnen. Halleluja. So intensiv, wie du dich ausstreckst, so begegnet er dir. Oh, danke Jesus. Oh, und ich sag dir, weißt du, in dieser Berührung von ihm, die du heute Abend bekommst, in dieser Berührung liegt nicht nur Freisetzung, liegt nicht nur Heilung, liegt nicht nur eine Berührung seiner Liebe, sondern in dieser Berührung von ihm liegt auch eine neue Dimension der Gemeinschaft mit Gott in deinem persönlichen Leben. Ich glaube, dass Gott heute Abend wirklich eine neue Dimension der Gemeinschaft in deinem persönlichen Leben freisetzt. Nicht nur heute Abend hier als ein einmaliger Touch, Berührung oder wie auch immer, wo du erfüllt nach Hause gehst, sondern täglich, jeden Tag in deinem Leben, eröffnet dir eine neue Dimension. Eröffnet dir eine neue Dimension des Lebens in ihm. Halleluja. Eine neue Dimension der Gemeinschaft mit sich selbst, mit seinem Heiligen Geist. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und die gleiche Freude, die du heute Abend hier erlebst oder die gleiche Liebe oder was auch immer du erlebst, und noch stärker und noch in anderen Aspekten und noch viel weiter wirst du erleben, jeden Tag in deiner Zeit mit ihm, in der Zeit der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, weil die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist mit euch allen. Halleluja, die ihr das wollt. Halleluja, ich setze es frei über euch. Gemeinschaft des Heiligen Geistes, nicht nur heute, sondern auch morgen, übermorgen, die ganze Woche, Halleluja, jeden Tag, jede Stunde, die ganze Zeit, Halleluja, in Jesu Namen. Oh, Brabasika Mama Basanda Baba Sakarararara. Oh, Shababa Bandalala Basandarararara. Halleluja, empfang es, Halleluja. Jesus. Jesus. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Halleluja. Halleluja. Oh, danke, Herr, die Gemeinschaft mit deinem Heiligen Geist, die Gemeinschaft mit dir, die Gemeinschaft mit dir, sie sei mit euch allen, Halleluja. Udo, komm mal her, Halleluja, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, komm mal hier vor, da ist eine neue Ebene der Gemeinschaft mit ihm in deinem Leben, Halleluja, eine neue Dimension der Gemeinschaft des Heiligen Geistes kommt jetzt auf dich und in dein Leben hinein, Halleluja. Oh, Zeiten in der Gegenwart Gottes. Ja, ich sehe wirklich, wie der Heilige Geist sich hineinzieht. Ja, teilweise Stunden der Gemeinschaft mit ihm. Ja, ohne dass es ein Krampf ist, ohne dass es ein Kampf ist. Einfach, wo du seine Gemeinschaft genießt. Oh, da kommt diese neue Ebene, da kommt diese neue Salbung, da kommt diese neue Dimension, da kommt diese neue Herrlichkeit. Halleluja. Wow, Jesus. Halleluja. All meine Quellen sind in dir, heißt es im Wort Gottes. Und diese Quellen springen neu auf in dir. Halleluja. Wie nie zuvor. Wie nie zuvor. Halleluja. Wow. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Wow, ihr habt eine gute Zeit hier auf der rechten Seite. Shabba. Halleluja. Oh, hier auch. Aia. Uhu. Jesus. Oh, Jesus. Oh, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Über, bei dir über Livestream, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Setzt eine neue Ebene, neue Dimension, eine neue Freude. Weißt du, du brauchst nichts anderes. Du brauchst nicht andere Menschen. Du brauchst auch nichts irgendwie von außen. Sondern das sind Zeiten vorbereitet vom Heiligen Geist. Einfach der intimen Gemeinschaft mit dir, die du genießen sollst und genießen kannst. Halleluja. Du brauchst Gemeinschaft mit anderen Menschen. Natürlich, da wird es befeuert, da wird es gestärkt, da wird es hervorgebracht. Aber dann möchte er dir diese persönlichen Zeiten geben. Mit sich alleine. Halleluja. Ohne Ablenkung, ohne irgendwas dazwischen. Einfach in seiner Fülle. Einfach in seiner Gemeinschaft. Einfach in ihm. Einfach in ihm. Einfach in ihm. Permanent. Oh, permanent. Wow. Permanent in ihm. Ah, ja, ja, ja, ja. Wuhu. Oh. Oh, Shabababa. Oh, ich sehe, wie der Heilige Geist so um dich herum tanzt. Halleluja. Oh, oh, oh, oh, Jesus. Oh, Jesus. Danke, Jesus. Woo. Jesus. Wow. Halleluja. Die Gnade des Herrn Jesus Christus. Und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Halleluja. Sag mal zu jemandem in deiner Nähe, heute, morgen, die ganze Woche und bis zur Entrückung. Er bleibt bei dir in Ewigkeit. Und wenn du die Gemeinschaft mit ihm pflegst, dann wird sein Leben in deinem Leben von Tag zu Tag nur stärker. Amen. Amen. Halleluja. Geben wir mal Jesus die Ehre. Halleluja. Oh, danke, Heiliger Geist. Ah, oh, wir lieben dich. Ah, oh, wir lieben dich. Halleluja. Danke, Jesus. Wuhu. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Halleluja. Wir lieben dich. Und jetzt führst du uns und leitest du uns beim Geben. Halleluja. Danke, Heiliger Geist, dass du uns sagst, was wir geben sollen. Dass du uns führst und leitest beim Geben, Herr, in bar oder per Verpflichtungserklärung oder für die, die im Livestream zuschauen, über Überweisung oder PayPal oder Spendenbutton auf unserer Homepage. Halleluja. Er leitet dich, er führt dich. Lass dich leiten, lass dich einfach leiten von ihm. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen, auch beim Geben. Halleluja. Also tu das, was er dir zeigt. Halleluja. Wir lassen die Eimer durchgehen. Und denkt dran, auch wenn ihr hier seid, werft auch die Zettel mit rein, die Datenerfassungszettel, werft es mit rein, genau wo ihr gesessen habt. Und dann könnt ihr einfach freigeben. Und während ihr gebt, gebe ich euch auch noch ein paar ermutigende Sachen weiter. Wir haben so viele starke Zeugnisse, aber ich dachte, heute tue ich mal ein paar Sachen lesen, die so auch aus der Urlaubszeit kommen, so spezielle Urlaubswunder, Halleluja, das ist auch immer ganz auferbauend. Zum Beispiel haben wir hier so ein Zeugnis von aus einem Glory House, wo es heißt, ein Glory House Teilnehmer trat beim Schwimmen im Meer auf den Stachel eines Fisches, der einem Skorpionfisch ähnelte. Die Wunde blutete und er musste zum Roten Kreuz gehen. Dort haben sie seine Füße gewaschen. Währenddessen proklamierte seine Familie Lukas 10,19: Ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. In diesem Moment verschwanden alle Schmerzen, die Wunde hörte auf zu bluten. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Ist doch ermutigend für deinen nächsten Urlaub, wenn du das nächste Mal in einen Skorpion trittst. Nein, in Jesu Namen. Sei bewahrt. Halleluja. Preis den Herrn. Und dann haben wir ein anderes Urlaubswunder. Meine Tochter Anita war vor einer Woche im Urlaub in der Toskana. Sie rief mich an und bat um Hilfe, weil sie plötzlich eine schmerzhafte, völlige Blockade in der Lendenwirbelsäule verspürte. Sie hatte Ausstrahlungen in das Bein hinein und bis in die Ferse hinunter. Das Knie konnte sie auch nicht mehr hochheben. Alles war blockiert und sie hatte unglaubliche Schmerzen. Sie konnte nicht mehr auftreten. Ich sagte zu ihr, dass sie sich hinlegen solle, um zu entspannen. Wenn das nicht ginge, dann soll sie sich einfach irgendwo, wenn möglich, anlehnen. Ich gab dann einige Befehle. Sofort verließen die Schmerzen meine Tochter. Sämtliche Blockaden hatten sich aufgelöst. Wir haben uns ausgelassen, gefreut und dem Herrn die Ehre gegeben. Halleluja! Ist das nicht super? Preist den Herrn! Halleluja. Hier haben wir auch noch ein lustiges Zeugnis. Vor ein paar Wochen hatte der Andreas ein Wort der Erkenntnis gehabt in Bezug auf eine Mäuseplage, ja, die Gott aufheben möchte. Dass jemand von der Angst vor Mäusen befreit wird. Genau, da hat er das Wort, dass jemand von der Angst vor Mäusen befreit werden soll. Und da schreibt jemand im Nachhinein das Zeugnis. Sie sagt, zu diesem Zeitpunkt war unsere Situation die, wir hatten eine Mäuseplage im Haus, die mit verschiedenen Fallen und drei verschiedenen Giften scheinbar nicht zu bekämpfen war. Zu wissen, dass irgendwo eine Maus steckt, ist schon schlimm. Sie zu sehen, ist noch schlimmer. Also sie hat offensichtlich eine Angst vor Mäusen gehabt. Die Mäuse zeigten sich immer häufiger. An diesem Sonntagmorgen fuhren wir ins Glory Life Zentrum und mein Mann meinte, vielleicht gibt es ein Wort der Erkenntnis, dass unsere Mäuseplage ein Ende nimmt. Und prompt, wir mussten grinsen, konnten es kaum glauben, kam das Wort, dass die Angst vor Mäusen geht. Ausgerüstet mit der Zusage, dass ich befreit von der Angst vor Mäusen bin, gingen wir in die neue Woche. Kaum war mein Mann im Geschäft, landete eine Maus in der Lebenfalle. Ich alleine. Da holte ich erstmal die Kinder aus dem Bett. Vielleicht wollte eines der Kinder den Störenfried beseitigen. Doch als er wieder ins Zimmer kam, erwartete uns ein blutiges Schlachtfeld. Eine andere Maus war in die Schnappfalle getreten und endlich und dabei tödlich verletzt worden, aufgeschlitzt mit Blutschlache, schrecklich. Jetzt musste ich doch herhalten. Bewaffnet mit der Zurüstung vom Sonntag und mit Sprachengebet trat ich an die Beute heran und konnte sie erfolgreich beseitigen und im Feld freilassen. Halleluja, das war ein voller Erfolg. Danke für eure Unterstützung im Alltag. ist doch Hammer. He? Halleluja. Preist den Herrn. Oder hier von der Marina kommt das Zeugnis, sie war bei dem Kunden und er schimpfte, dass sein Drucker seit einer Woche nicht mehr tat und er schon Patronen gewechselt hatte und alles versucht hatte. Wir liefen zu dem Drucker und dann klingelte das Telefon von dem Kunden und ich sagte, er soll abnehmen, ich schaue danach. Ich legte die Hände auf, also auf den Drucker, betete in Sprachen ziemlich lange, da das Telefonat so lange ging. Auf einmal fing es an zu drucken und ich riss meine Arme hoch und habe geschrien, weil ich mich so gefreut habe. Kurz darauf beendete der Kunde das Telefonat und fragte mich ganz verdattert, was ich denn gemacht habe. Ich sagte, wenn ich dir das jetzt sage, erklärst du mich vielleicht für verrückt, aber ich habe die Hände aufgelegt und gebetet. Er holte seine vielen Blätter aus dem Drucker und sagte, stimmt, du hast mir mal erzählt, dass du für Dinge betest. Und ich konnte sagen, dass wenn was nicht stimmt oder auch wenn jemand krank ist, dass ich dann dafür beten kann. Er braucht es nur zu sagen. Er kommt dann in Zukunft auf mich zu, sagte er. Bisher war der Kunde noch nicht offen für Jesus. Das Ereignis hat ihn aber offensichtlich doch noch beschäftigt. Halleluja. Preist den Herrn. Also Gott macht es für jeden so, wie er es braucht. Halleluja. Segne mir noch die Sammlung. Halleluja. Streck deine Hände aus. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wirken. Ich danke dir, Herr, für die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, Herr. Ich danke dir, Herr, dass wir Gemeinschaft haben mit dir beim Geben, dass wir Gemeinschaft haben mit dir draußen in der Welt, wenn wir mit Herausforderungen, Situationen konfrontiert sind, Herr, wenn wir sprechen, wenn wir beten. Danke, Herr, dass wir wissen können, dass die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit uns ist, Herr. Halleluja. Und ich setze frei über jedem Einzelnen, der gegeben hat, Herr, gemäß deinem Wort, Herr, 30-fache, 60-fache und 100-fache Ernte in Jesu Namen. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Halleluja. Und jetzt kommt noch der Andreas mit den Ansagen heute Abend. Also hört gut zu, was Sache ist. Und vergesst dabei nicht, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, die geht auch weiter bei den Ansagen. Halleluja. Also geben wir dem Andreas einen kräftigen Applaus. Halleluja. Am Donnerstag treffen wir uns wieder, hier 19 Uhr, mit dem Gebet für ein frisches Wirken des Geistes. Das ist cool, wenn der Geist wirkt und wenn er frisch ist. Und das ist ja immer frisch, ne? Und das wollen wir aber auch unter den Nationen haben, weißt du, dass der Geist wirklich durch unsere Aldis und Lidls und Baumärkte fließt, durch unsere Schulen und Regierungshochburgen, über die Autobahnen, ja, so ein Stau durchdrungen mit dem Heiligen Geist ist doch was ganz anderes, ne? Ja, also da beten wir dafür am Donnerstag um 19 Uhr, seid mit dabei. Genau, das Gebet geht dann nahtlos über in unsere Glory Life Schule am Donnerstag für übernatürliche Weltveränderer. Da sind wir ja, sei live dabei, auch hier. Genau, du kannst bis zu dreimal schnuppern und dann solltest du dich anmelden. Am Freitag haben wir um 19 Uhr unser Connected-Treff, der besondere Gottesdienst für Jugendliche und junge Erwachsene von 13 bis 25 Jahren hier im Zentrum. Am Sonntag um 10 Uhr Herrlichkeitsgottesdienst mit anschließendem Heilungsdienst und gemeinsamem Mittagessen. Freut euch, ich freue mich. Im Kaffee-Terrassenbereich hier im Zentrum. Lade deine Freunde, Bekannten und Verwandten dazu ein. Parallel Kindergottesdienst für alle Kinder von 0 bis 16. In vier Gruppen. Etwa 45 Minuten nach Gottesdienstende haben wir hier im Hauptsaal Gloryhaus-Leitertreffen für alle Gloryhaus-Leiter mit Pastor Georg. Am Dienstag, dem 14.09. ab 19 Uhr haben wir dann wieder unsere Gloryhäuser in verschiedenen Regionen. Jetzt in Baden-Württemberg, auf alle Fälle ohne Maske, dürfen wir uns wieder treffen, das ist super, das ist stark. Wie es bei euch in den Ländern aussieht, müsst ihr selber abklären. Ja, wir haben keine Corona-Einschränkungen mehr hier bei uns in Baden-Württemberg. Eine Liste aller Gloryhäuser hängt hinten aus und auch im Internet. Wenn du noch kein Gloryhaus hast, solltest du dich unbedingt nach einem umschauen, weil das ist echt eine gute Sache. Da geht es noch mal tiefer auch, ja, die Gemeinschaft. Vorschau am Samstag, 18.09. haben wir wieder Open-Air-Demo um 14 Uhr auf dem Rote-Bühl-Platz, diesmal in Stuttgart. Kopfende Königstraße, Übergang Marienstraße, mit Predigten, Heilung, Traumdeutung, Infoständen, Glücksrad, Schokokussschleuder. Werden ein Schokokuss geschleudert? Ich habe das erste Mal aufgepasst, ich habe keinen Schokokuss gesehen. Gummibärchen werden geschleudert. Ja, war zu warm. Aber es ist was stark, auf dem Platz zu sein, ja, den Leuten zu dienen, den Leuten zu reden, ja, Predigten zu hören, ja, den Herrn anzubeten, mitten in Stuttgart, das ist eine coole Sache. Sei wirklich mit dabei. Bringt reichlich Banner mit, ja, mit Demo-Slogans, läuft ja als Demo, ja, für mehr Gottvertrauen in der Corona Krise, die ja jetzt vorbei ist. Ja, genau, also seid damit dabei. Außerdem suchen wir noch Leute oder Helfer, die Infotischen, das Glücksrad und so weiter aufbauen und wieder mitnehmen. Bitte bei Astrid melden, die ist am Sonntag wieder da, so viel ich weiß. Wer sich außerdem dafür interessiert zu predigen oder ein Zeugnis zu geben, meldet sich bei Pastor Georg. Für die Nacharbeit suchen wir noch Personen, die bereit sind, Interessenten an unserem Gottesdienst am Sonntagmorgen am Zopp, Tegeloch oder an der S-Bahn-Haltestelle Bernhausen abzuholen. Auch bei Astrid melden. Also alles nächste Woche ist das Samstag, ne? Und Sonntag. Alle sonstigen wichtigen Termine im neuen Infoblatt Aufbruch für September, Oktober am Welcome-Tisch oder am Infoständer. Nehmt euch mit. Und dann suchen wir noch Mitfahrgelegenheiten für unsere Sonntagsgottesdienste. Wenn du jemanden mitnehmen kannst aus dem Raum Esslingen, Göppingen, Eichstätt, Sindelfingen, Sinsheim, Heilbronn und Freiburg, melde dich auch bei der Astrid. Die kriegt da nichts zu tun, wenn sie kommt. Genau. Und dann haben wir noch auch unser Gebet für die Kranken und Beratung. Die Gebetszeiten könnt ihr euch da abgucken und Besuchsdienst für Kranke und so weiter. Genau. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Sag zu deinem Nachbarn, du bist durch nichts eingeschränkt. Die Krise ist vorbei. Er hat gesiegt, bevor der Kampf überhaupt begonnen hat. Und so kannst du entspannt vorangehen und zugleich voller Entschiedenheit und voller Feuer, geladen mit dem Heiligen Geist, bis oben hin. Und es spritzt hinaus in die Welt um dich herum. Die Freude, die Liebe, die Wunder, die Kraft, die Herrlichkeit, wo immer du hinkommst, heute, morgen, die ganze Woche und bis zur Entrückung. Du bist gesegnet. Amen. Halleluja. Habt den besten Abend, ihr Lieben. Kommt gut nach Hause. Wir sehen uns am Donnerstag. Es wird stark. Halleluja. Seid hier ab 19 Uhr zum Gebet. Und dann werden wir eine super Zeit haben. Halleluja. Und bis dahin genießt die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist.